Freitagabend, 20 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ach ja, Freitag. Hallo. Ist denn Hallo, schon wieder hallo. Freitag? Ja, heute wieder mal in der Kernbesetzung hier. Preis kann leider heute nicht, aber wir schaffen das auch zu dritt. Jo. Und wegen des schrecklichen Wetters machen wir uns mal hier ein bisschen, genau, machen wir uns mal ein bisschen indoor breit. Die letzten, die noch da sind, bedienen. Du Poker Ogette, Ogette, ja, sie, Ogette, Ogette. Ja, Oget, glaube ich. Er hat ja auch so ein Buch geschrieben, ne? Eins von den. Ich gucke gerade nochmal, welches das war. Eins von den Rassismusbüchern. Tag für Tag gegen Rassismus. Wo So. kommt denn die Frau Ogette eigentlich her? Boah. Du Poker ist doch ein typisch Vorname. Ist eher so saarländisch, ne? Tupoka. Für Saarland wäre es, glaube ich, eine Abkürzung. Exit Racism ist das gewesen. Und Okay. dann gibt es noch ein Buch, das heißt so ähnlich wie der Titel hier: Tag für Tag aktiv gegen Rassismus. Aber was nicht dabei ist, ist Erschöpfung und Wut. Erschöpfung und Wut. Er kennt es nicht. Ja, und auch gerade Jasmina Kunkert hat ja heute getwittert, dass sie halt nicht nur schwarz ist, sondern auch queer und ableistischen Verurteilungen ausgesetzt ist. Also es wird ja für diese Menschen auch von Tag zu Jasmina Tag oder wer? schlimmer. Ja. Seit wann ist die queer? Ich habe keine Ahnung, Chris, aber es wird jeden Tag schlimmer für diese Menschen. Die sind mehrfach bedroht und an der Intersektion von Wahnsinn und Na gut, theoretisch für die eingebildeten Probleme gibt es kein Limit eigentlich, ne? Das stimmt schon irgendwo. allerdings. Jo. Das ist schon Ich bin wahr. gespannt, ob die dann auch so argumentiert am Ende, wie beim letzten Mal die Feministin, die gesagt hat, ja, sie glaubt zwar, sie ist nicht antifeministisch, aber es sind genau die Argumente. Die Ja, ist nicht auf einer dann geben wir der jungen Frau doch eine Chance, sage ich jetzt mal, Wo hier kommt die denn als her? toxische. Ist sie vom Öffentlich-Rechtlichen oder was ist das für eine? Ach so, die Juristin Bücherschreiberin, ja gut. und Ja. Politikerin. Ach so, okay. Politikerin, okay. Oder? War die nicht auch Politikerin? Nee, ich glaube, du Das, oder verwechselst sie. verwechsel ich sie jetzt wieder mit etwas? Das tut mir sehr leid, Komm, das ich ist ruf mal nebenbei rassistisch den von. Wikipedia-Eintrag auf. Ja, du verwechselst sie wahrscheinlich mit der Dame aus Schleswig-Holstein. Das kann durchaus sein. Nee, die ist eher Aktivistin. Ich habe mich nicht vertan. Also. Tut mir leid. Vielen Dank, Anna. Ich freue mich sehr auf das Gespräch gleich. Können wir ein bisschen träumen? Liebe BIPOC-Geschwister, stellt euch vor, wir wachen morgen in einer rassismusfreien Welt auf. Was ist mit das Erste, was du tust oder eben gerade nicht? Okay, was haben wir hier? Bestsellerautorin und Beraterin für Rassismus, Kritik und Antirassismus. Stellt euch vor, wir wachen in einer rassismusfreien Welt auf, also in einer, wo du keinen Job mehr hast, oder wie? Die wird es garantiert geben. Ja, das wird Garantiert. sie aber wahrscheinlich dann nicht bescheinigen, ne? Also, das würde sich ja den Job mit wegbescheinigen. Mehr tust. Schreibt mir eure Visionen in die Kommentare. Ein Haus im Osten kaufen. In Jogginghose. Habt ihr verstanden, ne? Weil im Osten sind alle Nazis, ne? Ach so, Und rassistisch. stimmt, ja, natürlich. Und da kannst du kein Haus kaufen. Das geht nicht. Versuch mal als weißer Farmer im Moment in Südafrika irgendwie zu leben. Warum mit Geld nicht? Ja, weiß ich nicht. Die nehmen Richtig wahrscheinlich hatte. deine Währung dann nicht. Was 48 Minuten geht der Scheiß? Dafür habe ich nicht unterschrieben. Genau, hurry up. Soll ich die Geschwindigkeit erhöhen? Wäre eine Idee, so ein Das nutzt doch Drittel oder nicht so. wirklich was, gib ihm. Aber am Ende ist, glaube ich, auch noch irgendwie Q&A oder so. Das müssen wir, ja, genau, das ist noch ein Q&A, das müssen wir ja nicht unbedingt gucken. Wir schauen mal. Und ohne Ausweis zum Supermarkt und in andere Läden gehen, da durchlaufen und entspannt, ohne etwas gekauft zu haben, wieder rausgehen. Einfach mal. Glaubt sie, dass Weiße nicht auch angeguckt werden, wenn sie irgendwo reingehen und ohne was zu kaufen wieder rausgehen, dass dann vielleicht auch ein Detektiv steht und schaut, was hat er denn gemacht oder so? Glaubt sie das wirklich? Oh je. Da fehlt es ja schon an den Basics. Ja, so also machst du da halt auch, machst du auch keinen Job als Detektiv, ne? 100% geben und dennoch gerecht bewertet werden. So laut lachen, wie ich will. Ich. Hä? Das muss mir mal einer erklären. Warum können wir in der rassistischen Gesellschaft. Weil die Kartoffeln alle sagen, sei still, hör auf. Lachen nicht so laut. Hitler hat auch mit Lachen angefangen. Ah, nee, das war die Weißband. Moment. Also ich verstehe es nicht mehr. Ich hatte meine Freundin mit einer total lauten Lache, die war total beliebt und ich fand das auch nicht schlecht. Man soll Frauen nicht sagen, dass sie lachen sollen und man soll ihnen nicht sagen, dass sie nicht lachen sollen. Oder hey, lächeln, Mann. Damn if you do and damn if you don't. Genau. Also. Ja, das verstehe ich gar nicht. Frauen lachen eh zu wenig. Man muss wahrscheinlich das Buch gelesen haben, um zu sagen, so Mädchen lacht doch nicht immer so viel. Könnte ein sagen von wahrscheinlich Schneider alle, sein. Nachdem sie ihr Buch Mädchen, gelesen haben. Lach nicht so viel. Lach nicht so viel ist eine Sache, aber grinst nicht so blöd ist eine andere, ne? Ja, aber es ging eher das um gemeint oder so. Ich glaube, sie meint damit einfach, dass sich BIPOC einfach anders artikulieren, wenn sie irgendwie ihre Freude ausdrücken und das halt den Kartoffeln oft zu laut ist, vielleicht. Sie will mehr zu lachen haben, ja. Grüße gehen raus an die BIPOC-Kinder in meinem Nachbargarten, die das Schreispiel spielen, mindestens dreimal die Woche. Wer kann lauter schreien? Und das für eine Stunde oder so. Okay. Du kannst ja noch ein Schlagzeug reinreichen, dann die Nachbarn eine richtige Schnauze voll. Ich glaube, ich könnte erst einmal so richtig ausatmen. Ohne Wut. Ich würde mich endlich genug fühlen, nicht immer das Gefühl haben. Was das im Endeffekt bedeutet, was sie da macht, ist, wenn alles so ist, wie ich das gerne möchte, dann kann ich endlich mal in Ruhe atmen. Ja klar, so funktioniert aber keine Gesellschaft, du Poker. Ja, da muss ich nicht mehr wütend sein. Also, sorry, das liegt in deiner Verantwortung. Also du kannst ja nicht hingehen und sagen so, ja, alle, die ganze Gesellschaft ist schuld daran, dass ich irgendwie diese Gefühle jetzt hier habe, oder wie? Nee, das funktioniert nicht. Du musst schon dich selber drum kümmern, dass du glücklich bist. Es können sich nicht die anderen Leute drum kümmern. Haben, noch mehr machen zu müssen, schon wieder kämpfen und mich beweisen zu müssen, schon wieder mein Dasein verteidigen zu müssen, sondern... Ja, musst du nicht dein Dasein da bei dieser Republika vielleicht... Ich sehe jeden Tag hier die schwarzen Menschen in der Stadt bei mir, die hier in großer Zahl inzwischen wohnen. Ich sehe jeden Tag, wie die auf der Straße ihre Existenz verteidigen. Es macht mich betroffen. Macht mich wirklich betroffen, wie die jeden Tag ums blanke Überleben kämpfen müssen auf unseren Straßen. Macht mich fertig. Danke, dass du das irgendwie mal artikulierst, du Puppe. Endlich einfach nur sein und dann rausgehen und dieses Sein genießen, ohne Starren, ohne verletzende Fragen, ohne kategorisiert zu werden, ohne Kopfzerbrechen, ohne Angst. Und das ist ein... Ja, was ist denn mit den Männern eigentlich? Und man wird auch nur wegen der Hautfarbe angestarrt, ne? Nicht wegen der komischen Nase, nicht wegen einem großen Leberfleck, nicht wegen einer Hasenscharte. Nein, man wird nur wegen der Hautfarbe angestarrt auf der Straße. Menschen sind da halt einfach rassistisch. Die sind nicht einfach Gaffer und viele von denen einfach zu blöd, um einen gewissen Anstand zu haben. Nee, das ist alles Rassismus. Schon klar. Ja, was ich eben meinte, ist quasi, die vor denen müssen wir ja auch mal Angst haben, weil die ja so gewalttätig sind von den Typen, ne? Und die werden dann auch angeguckt und so. Und kritisch beäugt, nach dem Motto, was ist denn hier los? Gibt es da vielleicht irgendwelche Probleme oder so? Aber nee, das passiert nur ihr, wegen Rassismus. Will er wieder Macht ausüben? Instagram-Post auf meiner Plattform, den ich vor knapp 3 Jahren geteilt habe und einige der über 200 Antworten. So oder so ähnlich habe ich in den letzten vergangenen 2 Jahren fast jede Keynote begonnen. Mit einem Traum, mit dem Wunsch zu träumen, mit einer Message an die zuhörenden BIPOC im Raum. Ich bin Tupac Augette und seit... Ich glaube, das ist aus dem Brief des Apostel Paulus. So kommt es mir vor. Das ist schon wieder eine Predigt, die wir hier kriegen. Ein bisschen, ja. Diese Buchstabierung, BIPOC. Ja, die kennen wir ja. So, ja, wir sprechen das nur anders, ne? Seit über 10 Jahren Vermittlerin für Rassismuskritik, Workshopleiterin, Podcasterin und Autorin. 10 Jahre Rassismuskritik, das bedeutet mehr als 1000 Veranstaltungen, tausende Menschen und noch mehr Geschichten. Ja, also die wird rumgereicht überall, ne, bei den entsprechenden Leuten. Ja, jede und Menge unzufriedene Kunden, so. Oder wie? Allen Panik gemacht und allen gesagt, dass sie scheiße sind und so, ja. So ein bisschen, ja. Ich habe jetzt gesehen, er hat auch einiges in Artikeln gehabt und so weiter, aber in der Regel wurde über sie berichtet und dann sie vielleicht befragt oder so. Sonst scheint sie journalistisch nicht so tätig zu sein. Ich kann mir auch schon gut vorstellen, was das so für Fragen sind. Nämlich so nach dem Motto, ja, werden wir es denn jemals überwinden und was denken Sie denn? Ich fand den Eintrag NDR Sachbuchpreis schon ganz erhellend. Fantastisch. Da weißt du Bescheid oder so. Und wo die auch umgereicht wird, weißt du dann Bescheid auch. Ihr Podcast heißt übrigens Two Podcast. Das machst du mit ihrer Frau oder so, ne? Okay. Nee, die hat einen Mann. Stephen Lawson. Stephen Lawson. Das stand bei einem Podcast, habe ich jetzt gerade bei Wikipedia mal gesehen, dass irgendwie, dass das die Perspektive von zwei Frauen wäre oder so. Hä? Doch, ja, Two Podcasts, in dem ein Safer Space für schwarze Frauen geschaffen werden soll. Ne? Mhm. Gespräche über Schwarz und Frau sein, sowie über das Überleben in einer weißen patriarchalen, das Überleben. Mit ihrem Mann. Das Überleben, so, ich sehe sie, wie sie sich hinwirft mit ihrer Maschinenpistole in der Hand. Ja. Gerade noch die Granate zurückkriegt zu den Nazis. Ja, sie war in der Scheiße. Ne? Ja, in Berlin. Mein Opa war in Stalingrad, aber das ist nichts gegen das, was Tupoka jeden Tag hier. Der Name Charlie, ist halt das, sie kämpft gegen Charlie. Charlie ist überall. Sie ist Charlie, wenn wir genau hingucken. Die Kommunisten. Gespräche und Diskussionen, es bedeutet Interviewmarathons und Talkshows, Bestseller und Preise und eine Grimme-Nominierung, aber auch Hassmails. Ja, ich habe Mitleid mit dir, du Pekka, du brauchst das alles nicht haben. Das kannst du auch drauf verzichten. Das ist schon gut. Ein Buchpreis, lieber für sie oder lieber für den... Musst du das gar nicht antun. Für den, der den gekriegt hat neulich. Und Dickpics und Panikattacken und ein Gleichgewichtsausfall und eine Gürtelrose. Es bedeutet Deutschland und Schweiz und Österreich. Rassismus ist schuld an der Gürtelrose wahrscheinlich. Das erinnert mich an Frau Guerreau, die gesagt hat, der Lanz hätte ihr irgendwie den Herpes reingetoppt. Das war aber doch... Ja, das war schon sehr... Gefaked. Strange, ja. Ja, was ist denn hier, was hat sie gesagt? Gewichtsausgleich oder was? Aber früher war das doch irgendwie auch klar, wenn ich mich irgendwie auf eine Plattform begebe und da kontroverses Zeug rede, dass ich dann nicht nur Blumen kriege. Die war nochmal von der eigenen Gürtelrose erzählen, damit es noch ein bisschen bessere positive Kommentare gibt, oder wie? Gürtelrose ist ja jetzt keine Blume. Blumen wären noch eine Beleidigung gewesen, sozusagen. Er wollte da provozieren, Leute wollten da provozieren teilweise. Also mein Boys oder so zum Beispiel, mindestens aber auch Kabarettisten normalerweise. Das Provozieren gehört zum Handwerk. Wenn einen alle leiden können, ist das doch eher ein negativer Qualitätsausweis, oder? Und United Nations, das Auswärtige Amt und Oxford University. Es bedeutet kleine, engagierte Vereine und Wohlfahrtsverbände und Parteien, Staatstheater, Kunsthallen, Filmakademien, Fernsehsender, Schulen. Ja, die wollen sich alle das Lied anhören, was du spielst. Ne? Und das soll jetzt die Gesellschaft besser machen, oder wie? Schulen und Kitas, Universitäten. Das bedeutet Telekom, Rossmann, Netflix, Disney Plus, Google und Spotify. Ja, schöne Liste. Also, Schulen, Universitäten und Kindergärten. Ich, ja. Ich guck mal, wie toll ich neu, bin, ja. Wer alles mich haben wollte. Aber wie das ist toll, nur an Grimme-Preis-Nominierung. Das ist nur an Universitäten auch. Ne? Das braucht man sich gar nicht drüber unterhalten weiter. Das ist alles nur an Universitäten. Ja. Ne? Und aber ich bin so fucking unterdrückt, weißt du, Rossmann und Netflix und Disney Plus und Google, aber so fucking unterdrückt bin ich. Ich verstehe es auch nicht so. Google-Hose. Stimmt, sie hat eine Google-Rose bekommen. Da sollte sie vielleicht mal dann mit denen sprechen. Vielleicht kannst du eine YouTube-Saal bestimmen. Ich gebe es zu, liebes Publikum. Ich bin müde. Müde und erschöpft stehe ich vor euch. Oh Gott, ey, jetzt noch auf die Schiene. Wir hatten ja noch nicht die emotionale Träni-Träni-Heuli-Heuli. Ich tue immer noch nicht das, was ich will. Ich habe nur noch drei Löffel. Ich bin sehr enttäuscht von euch, Leute. Ihr tut nicht euren Teil. Kann es sein, dass diese ganzen Weißbands und hier Stokowskis und Ojets vielleicht einfach einem zu weit entfernten Traum hinterherrennen? Und das laugt natürlich aus. Ja, wenn man glaubt, man könnte halt innerhalb einer Generation den Kommunismus vom Zaun brechen und plötzlich lieben sich alle. Wenn man das die Leistung ist, die man bringen will, dann muss man sich natürlich strecken. Und das laugt aus, das verstehe ich. Aber dann jammert man halt auch nicht. Hat Lenin gejammert? Vielleicht, ist nicht überliefert. Ja, Lenin hat, wenn, dann leise gejammert und halt nicht so, dass die Leute es sehen, damit sie halt, ihn halt nicht für ein komplettes Weichei halten, das am normalen Leben verzweifelt. Die waren bestimmt auch alle total, total ermüdet vom Kapitalismus und so. Und diesen Leuten, die einfach nicht so wollen, wie man selber. Verdammte Kulaken. Laden mich Menschen und Institutionen eigentlich ein, um Zuversicht zu geben, zu motivieren für den Kampf, für eine Rassismus. Ja, es wird glatt gelogen. Unternehmen laden sie ein, um sich schön anzumalen. Ja. Und die kommt doch da nicht hin und sagt, ja, es wird alles gut oder so. Das ist doch nicht das Spiel, was sie da hören wollen von ihr. Rassismus, kritische Gesellschaft. Nicht umsonst ist eigentlich fast jede Frage, die ich am Ende eines Interviews oder auch einer Q&A bei Lesungen oder Vorträgen wie diesen bekomme, Frau Ogette, haben Sie Hoffnung? Haben Sie Hoffnung, dass Sie arbeitslos sind? Nee, habe ich nicht. Ich bin so müde, Leute. Ich hab doch keine Hoffnung. Was glaubt ihr denn? Gib mir weiter Geld. Ich habe keine Hoffnung. Hier ist mein Sparschwein. Wenn es so definiert und so, dann kann man auch keine Hoffnung haben. Das ist schon klar. In der normalen Alltag ja auch so. Sie steht mit ihrem Schild. Sie steht mit ihrem Schild in der im Foyer von der Telekom und von Netflix und auf dem Schild steht drauf: Ich habe Rassismus. Es klingt wie eine offene Frage, ist aber eher eine Art Flehen. Jetzt, am Ende von diesem Interview, von dem Vortrag zu diesem schweren und scheinbar aussichtslosen Thema Rassismus, da lassen Sie uns doch mit Hoffnung zurück, oder, Frau Ogette? Nein, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich mache hier kritisch. Ihr müsst eure Kultur ändern. Ihr müsst Leuten wie mir Macht geben. Es geht hier nicht darum, dass sich weiße Menschen wohlfühlen. Ich denke mal, sie kritisiert normalerweise auch so Sachen wie, dass die Leute irgendwelche Unterschiede feststellen oder so. Unterschiede feststellen und nach Unterschieden handeln und da irgendwelche Werturteile suchen. Das ist ja eigentlich der Rassismus und nicht Unterschiede feststellen. Aber ich bin müde. Meine liebe Freundin, die Journalistin und ebenfalls Bestseller-Autorin Alice Hasters, hat hier auf der Republika im letzten Jahr einen Vortrag gehalten mit dem Titel Die Revolution der Erschöpfung. Ja, das ist nämlich immer euer Ding. Ihr seid alle müde und erschöpft. Und das war ja auch dieser Spruch von Luisa Neubauer. Ne? Oder war es nicht sogar auch der Buchtitel von ihr? Ich erinnere das irgendwie an Asterix. So einer auch so, oh, ich bin so müde von dem ganzen Schwachsinn. Ja, die sind alle so müde und erschöpft, weil wir ihnen einfach keine Macht geben wollen. Ja, der Kampf ist hart, das verstehe ich. Und trotzdem rollen sie wie Sisyphus jeden Morgen den Stein wieder hoch und stellen sich ins Feuer und posten wieder Unsinn. Man darf aber nicht vergessen, dass Obwohl Leute wissend, verkündet dass Leute haben. sie widerlegen werden und dabei nicht freundlich sein werden. Ja, die haben aber nicht so viel Macht, oder ja, die haben nicht so viel zu sagen, sagen wir mal. Macht es ja dann nochmal anders. Aber die werden ja nicht so Dagegen. gehört. Ich meine, sie hat ja die ganzen Öffentlich-Rechtlichen und so weiter praktisch auf ihrer Seite und so. Wüsste ich jetzt nicht, dass da jemals kritisch drüber berichtet worden wäre. Gegen die Ohnmacht war der Titel Oh. von Frau Neubauer. Ist schwer. Also, das ist so schwere Ich finde die Enttäuschung. Weißbandpyramide immer noch am anschaulichsten. Wie viele Löffel braucht man noch mal, um in die Kammer des Pharaos zu kommen? Drei, glaube ich. In Anbetracht der Weltlage, so schreibt Alice Hastas, wird immer klarer, die Gesellschaft kommt an einem radikalen Wandel nicht vorbei. Ja, Kicher. Ja, toll, ne? Ist das jetzt hier, bewirbst du dich für den AfD-Vorsitz oder was? Und alle kreischen. Ach nee, ist nur ein Republika-Vortrag. Hat alles nichts zu bedeuten. Ja, das mit dem radikalen Wandel, das ist auch irgendwie. Entweder, also erstmal kommt das aus verschiedenen Ecken und dann ist es schon unangenehm, wenn man sich aus verschiedenen Richtungen radikal wandeln soll, Es ist einfach, wie ich es schon seit Jahren sage, wir müssen beide radikalen Enden des Spektrums aus der Politik ausschließen. Anders werden wir nie wieder zu Kompromissen kommen, wenn von diesen beiden Idiotenfronten ständig Maximalforderungen kommen und die Mitte nur drumherum sitzt und sich wundert, werden wir nirgendwo hinkommen. Wenn wir nicht eben die Ogettes, aber halt auch die Leute, die irgendwie zurück, irgendwie die Jugend wieder auf den richtigen Weg bringen wollen, die brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen von denen. Keinen von diesen Extremisten, die irgendwie die Jugend beeinflussen wollen, damit sie in ihrem Sinne irgendwie als Soldat bereitsteht. Keinen von denen Ja, ich brauchen finde wir. schon, dass es ein Unterschied ist, ob man dann sozusagen gesehen wird mit seinen Publikationen oder nicht. Also die rechten Positionen, die werden ja einigermaßen klein gehalten und die hier eben nicht, sondern die landen dann bei der Bundeszentrale für politische Bildung oder sowas. Und der Ja. Konflikt ist ja auch da schon ganz schön alt und auch da stehen ja Sachen drin, wo du dir denkst, das ist ja sehr disruptiv für die ganze Gesellschaft, wenn man da irgendwie, wenn sich alles irgendwie ändern muss, eben so. Ne? Ich steh das auch, da steht ja wirklich teilweise drin. Kann das auch nochmal raussuchen, wenn du das möchtest. Ja, und ich meine Ne? halt auch nochmal zur Erinnerung, ne? Erschöpfung und Wut. Wir sind zwar Ja, erschöpft, sicher, dass man dann nach 30 Jahren erschöpft ist irgendwann, das ist auch kein Wunder. Aber wir sind Wut, zu das hat sich erschöpft, selber. wir sind zu erschöpft, wir sind zu wütend. Gibt uns die radikale Revolution. Ja, und ist nicht Wut auch sowas, woraus Hass entsteht? Also seid ihr auf jemanden wütend? Weil Hass ist eine ganz schlimme Sache und da muss man sehr vorsichtig sein. Ja, nur auf die Demokratie, bla bla. Gesellschaft. Ne? Die Gesellschaft ist ja niemand. Da stecken ja keine Menschen dahinter. Ne? Das sorgt ja nicht Ja, dafür. natürlich auch nochmal für den Chat. Natürlich gibt es den Unterschied, dass die eine Seite gepusht wird und die andere Seite nicht gepusht wird. Aber im Endeffekt brauchen wir weder die Vordenker von der einen noch die Vordenker von der anderen Seite für eine friedliche und vernünftige Gesellschaft, in der jeder seine Freiheiten in einer vernünftigen Form genießen kann und halt eben nicht gegängelt wird. Ja, man kann das Weder in vielen um Jahren. irgendeinen rechten oder einen linken Götzen anzubeten. Ja, man könnte nach so vielen Jahren einfach mal merken, dass die Menschheit sich eben nicht so schnell umdrehen lässt und das auch vielleicht nicht unbedingt 100% wünschenswert ist. Was soll denn Ja, sowas? wir brauchen Radikales überhaupt nicht. Also, Und ja, allein die eben. Tatsache, dass diese ganzen Leute sich ja alle nach ihr da, also dass die ihr einen roten Teppich alle ausrollen, da vernetflixt, ihr die Gürtelhose geben. Das beweist doch eigentlich schon, dass sie nicht ausgegrenzt ist und die Leute nicht einfach sagen, oh, ist mir doch egal, wir sind jetzt rassistisch, weil es ist geil und so. Und irgendwie hier alle irgendwie marschieren oder so. Nee, aber die Leute sind nicht daran interessiert, ihr Leben danach auszurichten, dass es dir gut geht. Da sind die nicht daran interessiert. Aber du bist ja auch nicht daran interessiert, dein Leben danach auszurichten, dass es denen gut geht. Und das muss auch nicht so sein. Wir brauchen hier nicht den totalen Gehorsam, dass irgendwie die Gesellschaft zu ihrem Schicksal findet oder so. Ja, Ja, super das Altruismus, brauchen ja. wir nicht. Das reicht Religion. vollkommen, Das ist Religion. wenn sich die Leute um ihren eigenen Kram kümmern. Das genügt völlig. Und es Ja, die gibt meisten haben Menschen, dann auch genug zu tun, ne? dann gibt es Also. Menschen, die können das besser, dann gibt es Menschen, die können das nicht so gut. Und dann gibt es Menschen, die brauchen ein bisschen Hilfe. Aber Wir müssen ja nicht alle einer Meinung sein, damit irgendwie die Gesellschaft gesundet oder so. Und wer das irgendwie meint, der hat eine Macke. Also, und der hat keine Macht verdient. Also. Wir brauchen dringend eine Revolution. Das Problem ist nur, niemand hat die Ja. Energie dafür. Vielleicht ist es Zeit für einen Perspektivwechsel. Was ist, wenn die Revolution zunächst nicht in Aktivierung, sondern in der Erschöpfung liegt? Oh Alice, wie sehr kann ich diese Worte nachempfinden? Vor allen Dingen jetzt, 3 Jahre, nachdem ein schwarzer Mann vor den Augen der Welt aus rassistischen Motiven durch einen Polizisten ermordet wurde. Fucking check falsch. Ey, das ist wirklich wie ein Ja. Gottesdienst wieder. Es ist gerade Der ganz ganze massiv wie ein Haufen, das Gottesdienst. ist Und alles seht, unehrlich. Bruder George gab hin sein Leben, auf dass die Schwarzen von der Sünde befreit werden. Und so gehe auch du hin und tue Gutes in seinem Namen. Und im Namen von hier, wie heißt die Ja, Tante? Emilia gutes. Rück und Und Goethe. Alice Hastas Tue und. Revolutionäres in seinem For Rodney Namen. King. Ja, auch der, auch der. An den Ja, aber erinnern den sie warst sich du noch schon nicht echt. mehr. Da sind die zu jung dafür, die da rumsitzen. Ja, Tupoka, wie war das denn, als er der schwangeren Frau die Knifte vor den schwangeren Bauch gehalten hat und sie bedroht hat? War der da auch dein Held? War das nicht Teil von dieser komischen, toxischen Männlichkeit, die du sonst eigentlich irgendwie bekämpfst? Oder ist es natürlich gelogen und der heilige St. George steht über jeder Kritik, weil er halt als Symbol gebraucht wird? Das kann natürlich auch sein. Oder wie stehst du Er zu wurde in den die Situation gedrängt, nehme ich mal an. Ne? Ist es wie sozusagen. stehst du zu den Funktionären von Black Lives Matter, die sich dicke Häuser gekauft haben von dem Geld? Ist das dein Ding? Ist das deine Revolution? Gucci, Prada und ein schönes Haus Ja, und ein ist es. Das SUV? ist wahrscheinlich wortwörtlich, ne? Also, die eine Tante mit ihrem Buch, was sie da mit dem roten Buch von Mao vergleicht und das ganz toll findet, also toll findet, dass andere Leute das damit vergleichen. Und. Ja, ich glaube, das würde sie auch gerne tun, aber leider hat die Telekom wahrscheinlich nicht genug Geld, um ihr da ein paar Millionen zu geben. Ihr Buch ist angeblich schon in der 10. Auflage gewesen, 2020. Ja, das Also war ganz lange auf ein jeden Fall in den oberen paar Händen. Sachen hat sie wohl gekauft. Über wahrscheinlich, Bundeszentrale hat wahrscheinlich auch wieder ein paar abgenommen und so, wie das so läuft. Ne? Ja, die Leute Wenn kaufen man das Zeug. erstmal in diese Pipeline drin ist, geht das dann hier an Amadeo Antonio, Republika, 88 und dann kriegt Ich man könnte mir was auch von der vorstellen, Bundeszentrale. dass das viel auch in Bildung gegangen ist, ne? Ah ja, ich war früher auf Das dem meine ich auch. Amadeo Antonio Circuit unterwegs. Ja, Was? das hat In der ein paar Jahre Schule oder gutes was Geld scheiße? gebracht. Jetzt ist auch Schulmaterial, wer weiß. Die Lehrer sind Drei halt Jahre, echt. nachdem viele weiße Menschen teilweise erstmalig begriffen, dass Rassismus ein Thema ist, nachdem schwarze Kacheln posten, Was für eine verfickte nachdem Konzerne auf Unverschämtheit. einmal auf das Thema Rassismus ansprangen, nachdem ich und Kacheln haben die so viele gepostet. Ich meiner dachte, die hätten Kollegen Läden auseinandergenommen. ja Und Straßen in Brand gesteckt oder so. Straßenzüge. Also, ja ne. ja nicht die Hier. Weißen, von denen sie jetzt gerade spricht, die haben Kacheln Achso, ja, nee, gepostet. das hat die nicht, aber ja. Ich dachte, dass die anderen hätten was hin. Dinge geschrieben. Ja. Dann war das mein Fehler, Entschuldigung. Ja. KollegInnen bis an den Rand gefüllte E-Mail-Fächer hatten. Eine Zeit, in der wir keinen Raum, keine Sekunde für unsere eigene Trauer hatten. Keine Zeit durchzuatmen, obwohl alles, was wir tun wollten, genau das war. Einfach atmen. Wo wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Rassismus erklärten. Jede Tür, die einen Spalt aufging, nutzten, um das Thema zu platzieren. Wo wir uns vernetzten, verbündeten, auch stritten und dennoch so festhielten. Wo wir schrieben, was das Zeug hielt, erklärten und diskutierten, wo wir unsere Herzen öffneten, unsere Narben einer Öffentlichkeit präsentierten, uns Boah, verletzlich. ich kann dieses ich-bezogene Geschwafel nicht mehr hören. Kommst du zu irgendeinem Punkt oder willst du nur erzählen, wie schlecht es dir geht Unsere und wie Narben. böse wir alle sind? Das fuckt mich komplett ab gerade. Ich glaube, die Art und Weise, der Stil oder so, das ist, könnte bei denen gut angekommen sein, bei den Käufern, Käuferinnen. Aber Es ist halt im Endeffekt dieses Ding von wegen, wir haben euch betrogen, wir haben euch Quatsch erzählt und ihr habt noch Nachschlag bestellt bei uns. ja, aber ich meine jetzt mehr echt mehr die Form, so mit der Reimmusik sozusagen, der Ja. Reimmelodie oder so. Es reimt sich ja nicht, aber sie Das hat ja ist schon eine alles, Form. weil ihr Sie diese Poetry performt Slam da. Schule Oder durchlaufen vielleicht hat sie auch habt. einfach nur eine bestimmte Anzahl an Silben, die Wörter, die Sätze formuliert oder so. Ganz vor. Wenig Silben jedenfalls. Und der Ned Aronnax sagt es sehr schön in seinen eigenen Worten. Sobald auch nur ein Spalt, die Tür nur einen Spalt aufgeht, wieselt ihr da rein. Genauso ist es ja. Und deswegen weht auch der Wind so hart zurück, weil die Leute es leid sind. Sie sind es leid, in ihren Videospielen rassistisch zu sein, in ihrem Musikgeschmack rassistisch zu sein, Blackfacing zu betreiben, wenn sie ein Meme mit einem schwarzen Charakter posten. Sie sind es einfach leid, Tupoka. Sie haben keinen Bock mehr auf euer ständiges Gemecker. Ja, oder Aneignung zu betreiben, wenn sie irgendwas sehen und sich denken, hey, das ist ja cool, und ihr dann meint, nee, das gehört uns, das ist unser kulturelles Gut. Mö, mö, mö, mö. Aber wenn man umgekehrt jetzt Während hingehen ihr ein würde, Schnitzel fresst, ein veganes. ja, oder zu irgendwas das sagen würde, na, ihr dürft das jetzt nicht haben, weil das ist unser Gut, aber ja, dann würdet ihr wieder sagen, ihr seid ja die Mehrheitsgesellschaft und tralala, diesen ganzen Bullshit, wir kennen das ja. Machten, neue Wunden riskierten und auch bekamen, um zu begleiten, zu erklären, zu überzeugen, zu motivieren, wo wir jedes Flehen unserer erschöpften Körper übergangen und permanent über die eigenen Platz gleich. Ressourcen gingen. Ist übel, ne? Ich platz gleich. Ich bin wirklich kurz davor, richtig zornig zu werden. Ja, es sind Das aber ist auch keine wirklich ein tiefgreifenden Witz. Gedanken oder so. Ja, Es ist das keinerlei Lustige ist ja, Formulierung, die irgendwie tiefer geht oder das, was sie so. hier probiert, ist ja wieder das übliche Ding. Das sind ja keine Argumente. Es wird ja nur appelliert an das Mitgefühl der Leute und den Das Quatsch eigene Leid wird erzählt. gerade in buntschillernden Farben beschrieben. So, ich leide so, ich leide so, ich leide mehr, ich leide noch mehr. Und Mormann hat auch recht, das ist wirklich auch wieder dieser Poetry Slam Rhythmus, dieses, ja, Ohne tiefere Gedanken, ohne irgendwelche Logik oder so. Das ist fast schon nur alles zu kontrolliert. hypnotisierendes Hintereinanderpacken von Worten. Ja. Ja, es ist waffenfähige Empathie, was wir hier sehen. Weaponized Empathy. Könnte ich auch nicht, aber ja, wird man so sehen. Denn wir wussten, die Türen, die da aufgingen, werden sich schließen. Die schwarzen Kacheln und die Solidaritätsbekenntnisse auf Instagram, die werden verschwinden. Aus dem hoffnungsvollen "Ist jetzt alles anders, Frau Gette?" wird ein "Immer noch Rassismus? Ist es denn nicht mal langsam gut mit diesem Thema?" werden. Wir wussten, dass der mediale Scheinwerfer weiterziehen würde. Viele weiße Menschen würden Du ermüden stehst auf und der sich fucking zurückziehen. Bühne, Tupoka! Der Scheinwerfer. Vor den einflussreichsten, leider journalistischen Leuten im Web-Journalismusbereich. Und du jammerst, dass du keine Bühne kriegst. Ich verstehe dich nicht. Nennen das verführerische kollektive Vergessen oder sich diesem sehr verlockend rufenden Backlash anschließen, der Heilung im ewigen Gestrigen verspricht, im Früher war alles besser, jetzt ist alles so kompliziert. Und während viele weiße Menschen Früher mit hatten wir keine privilegierten Augen. fucking Massenvergewaltigungen. Wir hatten nicht jeden Tag drei Messerstechereien. Wir haben keine nackten Leute gehabt, die im Brunnen gebadet haben, außer sie waren geistig verwirrt. Hatten wir nicht, Tuboka. Widerschlossen würden schwarze Menschen weiterhin durch Rassismus sterben. Ich frage euch, wie könnte ich nicht müde sein? Und ich frage euch, könnten wir nicht trotzdem weitermachen? Es ist eine fucking Predigt. Das ist echt eine Predigt. Es ist eine fucking Predigt. Und der Herr fragte, wie könnte ich nicht müde sein? Und seine Jünger genau. sagten, schaut, auch wir sind müde von der Wanderung. So schliefen sie alle bis zum Morgengrauen. Der Herr speiste sie am nächsten ja, genau. Morgen mit Geschirr. Das ist die Frau Schneider da hinten. Guck mal. Ja, die war auch dabei, ja. Oh, die hat ja auch, ja stimmt, genau, da sind wir. In der Höhle der Löwen. Die schläft, wie jeder gute Mensch das jetzt tun würde gerade. Ja, sie hat ja auch, das war ja ihr Abschlusssatz, in dem, wenn ihr euch erinnert, in dem Artikel, den sie über den Verein geschrieben hat, da ging es ja auch um das Erschöpftsein von den, was sie da erzählen. Das war ja im Prinzip auch das, was ich auch schon meinte, dass dieses, ach, die ganze Gesellschaft und wir sind so erschöpft, weil ja einfach nicht das macht, was wir wollen. Und das Niederträchtigste fand ich gerade dieses Brechen der Stimme, muss ich sagen. Sie hat es ja ganz bewusst eingesetzt, dass sie fast, es wäre kurz die Stimme weg gewesen. Sie leidet wirklich sehr. Also De Niro könnte es nicht besser in dem Moment. Obwohl, der kann eigentlich alles besser spielen. Denn ich bin nicht nur müde, ich bin auch wütend. Und es ist eine sehr seltsame Dualität, aber es ist diese Wut, die mich antreibt, dennoch heute hier zu stehen und zu euch zu sprechen. Es ist eine Art transformierende Wut, eine aktivierende, es ist eine Art erzürnte, wütende Liebe. Aha. Und solange diese in mir lodert, werde ich weiter in Sisyphus-artiger Manier das jetzt folgende Plädoyer halten. Es ist die Liebe, ne? Es ist, ich liebe doch, aber ich liebe doch alle Menschen. Ne? Wir kennen den Satz. Ja, es ist immer die Liebe. Sie muss uns nur Rassisten nennen, weil sie uns so mag, ne? Ja. Und wir müssen nur euren Lebensstandard irgendwie zerbrechen, damit, ne? Damit ihr das versteht. Also ich wollte nur mal sagen, dass Wut und Müdigkeit zwei Gefühle sind, die bei mir nicht zusammenlaufen können. Kann ich nicht gleichzeitig erleben. Der French Taunter hat... ich bin wütend, dann bin ich aber wach oder ich bin eben müde und dann nicht wütend. Guck mal, der French Taunter hat da ein schönes Wort für gefunden, nämlich wütend. Ich bin wütend. Das war doch von der Krankenschwester bei Corona eine, diese, weiß nicht, wie die hieß, Cora oder so. Ja, genau, die hat das, glaube ich, auch mal gemeint. Die hat das auch. Ich dachte jetzt eher, es kommt vom Möter. Ja, aber es passt ja dazu, die waren auch grundlos wütend. Boah, ey. Was macht die vorher? Reibt die sich eine Zwiebel in die Augen oder ja, jammert die vorher schon eine Stunde rum, damit sie in der richtigen Stimmung ist? So Method Acting-mäßig, oder? Ja, ich meine, 1000 Veranstaltungen in 10 Jahren oder was, da hat man das wahrscheinlich drauf. Da stumpfst du ab, ne? Ja. Erschöpfte Wut ist es, die euch einlädt, mit mir einen Abschied zu beginnen. Einen Abschied aus Happyland. Aber lasst uns vorher gemeinsam ein- und ausatmen. Happyland, das ist eine Analogie, die ich in meinem ersten Buch Exit Racism geprägt habe. Und ich freue mich, dass Ja, und pass auf, das wird noch schlimmer. Nochmal ich. Weil dreimal darfst du raten, das Happyland ist natürlich das, in dem die Weißen wohnen. Ne? Da, wo man keine Probleme hat. Ja. Da, wo es keine Obdachlosen gibt, keinen Krebs und all die Dinge, die es nur bei Schwarzen gibt. Wo die Kinder alle Väter haben. Oh, Moment. Wieder eine Wohnung kriegt. Das beschriebene Konzept ist an Theaterbühnen, in Universitätsstudiengänge, in Schulen und auf Demoplakate geschafft hat. In Happyland erleben die meisten von uns und zwar... Deshalb, weil wir darin geboren sind. Auch die Schriften von Erich Mielke, um den nochmal zu bemühen, auch die haben es an die Universitäten geschafft, Tupoka. Denk da mal drüber nach. Also ich glaube, sie hat jetzt momentan was anderes, oder ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ein anderes Bild im Kopf hat, nämlich irgendwie unsere normale Gesellschaft, wo die Leute auch freundlich zu ihr sind und dann so Situationen wie am Amt oder so, ja, dass das eben dann ein bisschen anstrengender ist, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das interpretiere ich jetzt auch nur rein, das hat sie ja so nicht gesagt. Darin gebadet werden. In Happyland haben wir gelernt, dass Rassismus schlecht ist und böse. Wir glauben auch, dass Rassismus dort stattfindet, wo wir nicht sind. Und zwar in der rechten Ecke, bei der AfD, bei den Rechtsradikalen, bei der rassistischen Nachbarin, bei den anderen. Und der wird höchst moralisch diskutiert, dieser Rassismus. Wir haben gelernt, wer etwas Rassistisches sagt oder tut, das ist ein schlechter Mensch. Wer es hingegen nicht so meint, also wer vorweisen kann, dass die eigene Intention eine moralisch gute war, der kann nicht rassistisch sein. Nie. Denn wir in Happyland, wir glauben, Rassismus, das ist Intention, Situation und Moral. Und in dieser Logik können also nur moralisch bösartige Menschen rassistisch sein. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn wir Rassismus ablehnen, wenn wir Rassismus verurteilen, dann müssen wir eigentlich gut sein. Und vor allem, dann können wir nicht rassistisch sein. Happyland ist klar, Rassismus... Ne? So. Benevolent Sexism, Benevolent Racism, oder was meinst du jetzt? Ja, Benevolent meinst du, ja. Ja, das ist das neue Konzept. Das ist jetzt quasi die Aufweichung des Rassismusbegriffes auf eine neue Definition, die da lautet, halt einfach die Fresse. Ich sag dir schon, was Rassismus ist. Rassismus ist, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt. Wenn du irgendwas haben willst oder irgendwie so, was auch eine schwarze Person möchte oder so, und du bekommst das dann ist das rassistisch von dir gewesen. Du hast nichts zu wollen. Du hast hier unseren Klassenkampf mitzumachen, ne, den wir hier irgendwie beschwören, entlang von Rasse. Und da bist du der Feind. Ne, wenn du dann doch irgendwie aufmuckst oder so, dann ist das vollkommen egal, wenn du eigentlich die Leute halt alle gleich behandeln möchtest. Ne, und wenn du die Leute nicht nur irgendwie anders behandelst, weil ihre Haut halt anders pigmentiert ist als deine, das entscheide ich dann schon, ob das rassistisch ist oder nicht. Das hat mit dem, was deine Einstellung ist oder so, überhaupt nichts zu tun. Und das ist ja gerade das, wo eigentlich die Leute sagen müssen, hä? Wie? Was? Du willst mir gerade erzählen, es ist egal, ob die Leute überhaupt eine rassistische Einstellung haben oder jemanden überhaupt ablehnen, einfach nur wegen seiner Hautfarbe. Wenn ich jetzt mal auf die Amtssituation beziehen darf, dann würde ich sagen, ja, gibt es irgendwie, ne, das wäre ja dann strukturell irgendwie Gesetze, die dann benachteiligend sind, die der Beamte durchziehen muss, obwohl er vielleicht nicht will. Aber das ist ja auch eine spezielle Situation. Ne? Es reicht halt wortwörtlich, wenn jemand, ne, so wie der Floyd, der geht bezahlen mit einem gezinkten, hier mit einem falschen Schein. Und derjenige, der ihn annimmt, ruft dann die Polizei. Und dann hinkt er da in den Streifenwagen rein, sagt, ich kann nicht atmen, wird aus dem Streifenwagen wieder rausgefischt. Und dann, ja, lehnt sich halt der Schuhwinder auf seinen Hals, wahrscheinlich, weil er sich dachte, der mimt das hier nur, der haut gleich ab oder so. Ne? Und dann stirbt er halt. Und ja, das ist dann Rassismus, weiß sie dann halt. Ne? Die haben das alles nur gemacht, weil der halt schwarz ist. Weil der war ja die ganze Zeit schwarz, während das alles passiert ist. Ne? Dass das genauso gut auch jemanden, der nicht eine dunkle Hautfarbe hat, hätte passieren können. Genau denselben Ablauf der Ereignisse spielt ja überhaupt keine Rolle. Es ist rassistisch, weil es halt eine Person betroffen hat, die halt eine dunklere Haut hat. Und das ist die Definition von Rassismus, die einzige, die man gültig sein lassen kann. Vielleicht ist das also nur passiert, weil ein Video existierte oder so. Dass das dann halt einfach im Nachhinein halt eben festgelegt wird von ihr, dass Dinge passieren einer Person mit dunkler Hautfarbe, vollkommen egal aus welchen Gründen, vollkommen egal mit welcher Intention. Ne, das hat sie ja gerade explizit gesagt, Intention spielt keine Rolle. Ne, vollkommen egal, was sich die Leute dabei gedacht haben. Vollkommen egal, ob das eine komplett gleiche Behandlung ist, die sie auch jedem anderen zukommen lassen würden. Vollkommen egal, ne, von was der für eine Hautfarbe hat oder so, das spielt keine Rolle. Die betroffene Person hat eine dunkle Hautfarbe, das bedeutet, Rassismus war es. Und ne? Wenn du die Intention aus der Gleichung rausnimmst, kannst du auch sagen, nee, wir sind noch nicht fertig, es gibt immer noch Rassismus. Selbst wenn niemand mehr die Intention hat, Rassismus zu verbreiten, gibt es denn immer noch, es tut mir leid, ihr müsst weiter für meine Trainings zahlen. Das kann irgendwie nicht sein, ne? Also das ist schon meiner Meinung nach auch, ja, wie soll ich sagen, eine tätige Aktion, halt, rassistisch zu sein. Ne? Da muss man schon irgendwie verhandeln, agieren. Das macht man ja nicht aus dem passiven Status raus. So. Das sind die anderen. Und Happyland ist gemütlich und bequem. Und dennoch, und vielleicht genau deshalb, müssen wir Happyland verlassen oder zumindest erst einmal verstehen lernen. Dieser Abschied ist notwendig, denn das Leben in Happyland führt dazu, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Happyland zeichnet ein Bild von Rassismus, welches unvollständig ist. Ja, na klar, es gibt RassistInnen, Menschen, die rechtspopulistische Theorien glauben und verbreiten. Und es macht Angst. Und es ist ein großes Problem in Deutschland. Es ist aber lediglich die grausame Spitze eines Eisbergs. Es ist kein großes Problem in Deutschland, aber es wird wahrscheinlich zu einem, wenn ihr so weitermacht. Ihr seid schon ziemlich weit gekommen, auf jeden Fall. Mit dem Scheiß. Weil das ist nämlich auch das Ding, man kann sich nur so und so oft hinstellen und sagen hier, wir sind eine Gruppe, abhängig von unserer Hautfarbe und deswegen dies, das und jenes. Und ohne, dass es halt von der anderen Seite mit der anderen Hautfarbe auch passiert. Ne? Den Leuten da den Krieg erklären, irgendwie auf Basis von Hautfarbe und sich da wundern, wenn die anderen dann auch in den Krieg ziehen. Auf Basis von Hautfarbe. Kurz, meine Ansprache und mein Gesprächsangebot auch heute richtet sich an Menschen, die Rassismus schlecht finden und ablehnen. Ich nehme an, wie ausnahmslos alle Menschen hier in diesem Raum, die aber genau wie ich in eine Welt geboren wurden, der die rassistische Schieflage seit Jahrhunderten in den systemischen Knochen steckt und in der wir alle, ob wir es wollen oder nicht, diesen Rassismus als Teil unserer Sozialisierung eingeatmet haben und weiterhin einatmen. Ja, und deswegen braucht man eine Weltherrschaft von Philosophen, die ja, den Liberalismus abschaffen und ersetzen durch autoritäre Sachen, die den Leuten sagen, welche Ansichten sie zu haben haben, und das ist die Lösung dann für das Problem. Ne? Das wird hier natürlich nicht ausformuliert, aber darauf läuft es ja hinaus. Der Dichter Scott Woods, der stimmt mir zu. Der sagt, es ist wie in Luft hineingeboren zu sein. Und zwar, man nimmt es auf, sobald man atmet. Und es ist keine Erkältung, von der man sich erholen kann. Es gibt keine Antirassismus-Zertifikation. Es ist eine Sammlung. Ja, das Frauenhass ist die Luft, die wir atmen, war ja auch irgendwie so ein Spruch. Ich weiß schon gar nicht mehr von wem. Ganz zu Anfang von GEMA geht irgendwie, kam das schon auf. Ja, diese nicht veränderlichen Identifikationsmerkmale, die sind nun mal auch prägend für eine Person. Meine Güte, das geht uns allen so. Ne? Im einen prägt der Pimmel, der andere die Hautfarbe. Keine Ahnung. Also es ist nun mal so. Es macht keiner was dran. Ja, also Geschlecht, würde ich sagen, ist ein wesentlich größerer Faktor als die Hautfarbe. Ja, das schon. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch Hautfarbe doch ganz schön wahrgenommen wird, sagen wir so. Ja, vielleicht wahrgenommen also, wird, aber ja. Ist jetzt nicht so persönlichkeitsbestimmt, wie welches Geschlecht du hast. Genau, das stimmt. Ja, das würde ich auf jeden Fall recht geben. Sammlung von soziokulturellen Fallen und kulturellen Werten, die losgeschossen werden, und zwar jedes Mal, wenn wir mit der Welt interagieren. Denn der Rassismus, über den ich sprechen möchte, ist der, der in uns allen sitzt, der auch mit einem Lächeln einherkommen kann, aber dennoch so wirkmächtig sein kann wie ein Schlag in die Magengrube. Das ist der Rassismus, der Menschen Zugänge oder Ressourcen verwehrt, der in Kinder- und in Schulbüchern sitzt, in der Art, wie wir sprechen und wie wir denken. Und der in den Medien steckt, die wir konsumieren, in den Witzen, die wir machen. In der du Art, hast wie wir unsere fucking Kultur. Das ist dein gutes Recht. Aber du hast nicht das Recht, unsere Kultur jetzt in der Form hier zerstörerisch mit Staatsknete in Stücke zu bohren. Punkt. Und das Gejammer, ich kann das Gejammer nicht mehr. Also ihr habt ja das Recht, das auszusprechen oder zu fordern, aber wir haben natürlich auch das Recht, irgendwie das nicht zu machen. Ne? Aber das ist rassistischer Backlash, der so attraktiv scheint, Mammon. Hast du doch vorhin gehört. Ja, ich meine, die Masche ist ja auch ein bisschen bekannt, dass dann entsprechend bei Vorwürfen oder so sich auf einen Gegenvorwurf an Rassismus zurückgezogen wird oder so. Und das funktioniert ja auch ehrlich gesagt ganz gut. Ist es etwa der Backlash oder wie? Und die vermeintlich so anderen denken gelernt haben. Und dementsprechend befindet er sich natürlich auch in den Systemen, die wir kreieren. Und der ist schwerer zu dekodieren, schwerer zu verstehen. Natürlich, Linux, Macintosh und Windows, oder wie? Welche Systeme, die wir kreieren. Oh, denke nur OS2, ey. Stehen, nachzuvollziehen, zu begreifen und zu erkennen. Vor allem dann, wenn du nicht negativ von diesem Rassismus betroffen bist. Und glaub mir, das wollen die meisten Menschen, die noch im gemütlichen Happy Land verweilen, nicht so gerne hören. Nicht nur, dass sie es nicht gerne hören wollen, sie werden oft wütend und aggressiv. Ein Blick in die entsprechenden Kommentarspalten im Internet macht es total deutlich. Ja, du unterstellst den Leuten irgendwelche Sachen und die finden das nicht gut. Überraschung, Überraschung. Im Internet steht auch sowieso nur die Wahrheit, ne? Klar. Ja, da zieht sie ihre Predigt da irgendwo ab. Irgendwelche Journalisten löffeln das mit großen Löffeln auf und verbreiten es einfach so. Und die Leute regen sich drüber auf. Ja, warum wohl? Wenn das so garniert ist mit so wunderbaren Perlen wie aus rassistischen Motiven wurde der Floyd umgebracht und solche Sachen. Und hier geht Ja, mal wenn man raus aus sich dem Happy Land. Ne? gleich mit in Mithaftung genommen, sozusagen. Ihr sollt euch nicht gut fühlen, habe ich gesagt. Ne? Ich, Antirassismus-Trainerin hier, habe verfügt. Ich will, dass es euch scheiße geht. Wacht mal auf hier, ihr Schlafschafe. Das ist ja quasi das, was sie eben gemeint hat. Ne? Wenn das Happy Land verlassen hier. Ja, schon. Rassismuskritik ist ein Stahlbad. Aus dem Happy Land rein in die Verschwörungstheorie. Sie relativieren und emotionalisieren und machen aus Opfern TäterInnen, weil Happy Land beschützt werden muss. Und dies manchmal mit fast allen Mitteln. Weiße Zerbrechlichkeit nennt sich diese Grenzschutzpolizei, die Happy Land braucht, um intakt zu bleiben. Die verhindert, dass Rückmeldungen zu rassistischem Verhalten oder einer Aussage als Angriff umgedeutet werden. Ja, nee, Verteidigung ist ein Beweis für Schuld. Das ist, was da kommt. Ich denke mal an hier an den guten Savonarola, weißt du, der damals in Florenz gesagt hat, wir müssen jetzt alle umkehren und uns irgendwie in Sack und Asche kleiden und dies nicht mehr machen und das nicht mehr machen und überhaupt sowieso am Ende hat er nicht besonders gut geendet. Also dieses Puritanische und dieses Predigende, das ist eigentlich zutiefst deutsch auch. Ich weiß gar nicht, wo das der Teil von ihrer Ist Mutter, rübergeschwappt. aber ich finde es absolut unappetitlich, wie sie uns hier ihre Religion als allein selig machen verkaufen will. Ja, es hat dieses Spalterische. Ja, aber erstmal macht das ja nicht selig. Erstmal müssen wir ja die Martyr haben und dann später erst Wie bei einer werden wir echten dann Religion, da selig. musst du dich geißeln in der Straße oder irgendwie den Berg hochsteigen, ohne was zu trinken oder irgendeinen Scheiß haben die doch immer bei den Religionen auch. Ist immer ein steiniger Weg bis zum Paradies. Vor allem für die Leute, die halt nicht mit der Kutsche fahren und auf Republikas sprechen und bei Netflix und Google und Disney Plus. Und wo es nicht möglich ist, über rassistische Strukturen und Sozialisierung wirklich nachzudenken, weil sich im Inneren immer wieder die gleiche Platte abspielt. Ich bin doch kein Rassist. Niemals nicht. Kein Rassist. Ich doch nicht. Kein Rassist. Und es ist die Abwehr, die immer wieder dafür sorgt, dass sich Diskussionen zum Thema Rassismus immer wieder daran aufhängen, ob etwas überhaupt Rassismus genannt werden darf. Die dazu führt, dass die eigentlich wirklich nette Lehrerin. Ja, aber das ist doch ein Schutzmechanismus. Wenn man alles Rassismus nennt, ist nichts Rassismus, Tupoka. Wir müssen Rassismus definieren. Und ich finde halt die Definition mit der Intention eigentlich echt super. Und wenn du die halt nicht so toll findest, dann müssen wir uns irgendwie einigen, demokratisch, aber nicht mit einer Revolution der Erschöpfung oder irgendeinem anderen Firlefanz aus dem Wolkenkuckucksheim, sondern über einen demokratischen Diskurs. Aber den verhindert ihr. Ja, sie Indem will ihr halt sagt, ihre. dieser andere Teil von dem demokratischen Diskurs ist nicht demokratisch. Sie will ihre Revolution ja unbedingt haben. Ne? Und die Leute stehen halt da und sagen so: Ja, okay, wir haben dieses Problem mit dem Rassismus, sagst du, da gibt es sicherlich Punkte, so, da hast du sicherlich recht. Dann lass uns doch jetzt mal an der Lösung arbeiten. So. Jetzt erzähl mir mal, wo ist denn hier die Struktur, wo ist denn der Rassismus? Und dann stellt sie sich hin und sagt: Ja, also das ist ja. Ihr glaubt wohl Ja. nicht, dass ihr keine So wie der Rassisten Priester seid. dir Ja, sagt, wenn der ne, Vermieter dir die du Wohnung nicht musst gibt halt, oder du so. musst glauben, damit du Gott siehst, weißt du? Und du Ja. musst halt ihr glauben, damit du den Rassismus siehst. Du musst das Ding kaufen, du musst das Abo kaufen. Wenn du das Abo hast, bist du ein guter Mensch. Ja, Kann ja gar nicht anders sein, du hast ja das und diese Abo. Revolution, du musst halt diese Revolution auch haben, ne? Weil ohne die geht's ja nicht. Du kannst ja nicht plötzlich sagen, so, nee, wir fixen jetzt diese Probleme, die es Nee, aber gibt. wenn du das Abo bei Tupoka hast, dann gilt das als Unterstützung der Revolution. Ja. Dann hast du den Ablass bezahlt und deine Seele springt ins marxistische Himmelreich. Ja, das ist übrigens keine Untertreibung mit dem Marxismus. Das muss man hier auch nochmal dazu sagen. Diese ganzen Leute, die sich das ausgedacht haben, den Critical Race Scheiß, sind alles 100% Marxisten. Da ist nicht einer irgendwie dabei, der irgendwie sich gedacht hat, wir machen das Leben von irgendwem besser oder so. Und ne, irgendwelche Liberalen oder so sind da schon gar nicht mit bei und auch keine Konservativen oder irgendwas. Die Leute, die halt heutzutage das Ganze ja auch weiterbringen, weil sie ja auch eben dieses Ziel, irgendwie den Rassismus zu bekämpfen, ja alle teilen. Na, und das ist ja halt wieder die waffenfähige Empathie, ne? So wird das halt den Leuten verkauft. Es ist ja einfach noch Mitgefühl und so und gute Alles, Manieren Rassismus ist, dann und musst du alles bekämpfen. Das ist das Doofe dabei, ne? Das kommt immer so ein bisschen vor. Also, nicht alles, aber jeder kleine ja, nee, Scheiß. alles ist schon richtig. Alles, das ist es ja im Endeffekt. Alles halt bekämpfen, bis nur noch der Kollektivismus halt übrig bleibt. Und ob das dann wirklich dann Ja. sie dann ist, die dann da irgendwo steht, oder irgendwelche Leute mit ihrer Hautfarbe oder so, wahrscheinlich nicht. Es werden da irgendwelche anderen Apparatschiks sein. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg dahin. Ne? Also halt alles, ja, wie der Linze immer richtig sagt, denke ich mal, ne, das ist alles rassistisch nennen, bis du es halt kontrollierst. Und wenn du es kontrollierst, dann ist es nicht mehr rassistisch. Vollkommen egal, was du dann machst. Na, wenn du Radikale dann. gesamtgesellschaftliche Revolution. Wenn du dann selber halt eben lauter Unterschiede machst auf Basis von Herkunft oder so, dann spielt es ja keine Rolle. Ne? Also Aber das. Leute, bitte schaut doch mal auf das Standbild. Ja? Wie könnt ihr euch im Anblick solchen Leidens, wie es dieses Bild ausdrückt, so nüchtern über Marxismus und Konzepte unterhalten? Diese Frau leidet. Und sie steht da ja nur stellvertretend für die Millionen anderen, die leiden. Unter uns, unter unserer weißen Zerbrechlichkeitsgrenzpolizei. Chris. Oder Ja, jetzt verteidige dich mal. ist es ihr Two-Poker-Face? Ja. Du Pokerface, das ist gut. Aus Wuppertal mir böse Drohbriefe schreibt oder der CEO der großen Firma mir mehrmals versichert, dass er eine schwarze Freundin hatte. Oder die Mitarbeiterin der Caritas weinend aus dem Workshop läuft, weil sie doch ihren Flüchtlingen helfen will. Moment mal, Die sie Abwehr, die kommt das. zu einer Firma, hält da ihren Vortrag darüber, wie sehr sie leidet und dass sie keine Löffel mehr hat und die armen schwarzen Menschen. Und dann sagt der CEO zu ihr irgendwie, nachdem sie über das Thema oder nachdem sie für dieses Thema eingeladen wurde, sagt er ihr, dass er eine schwarze Freundin hat. Und das ist schon Rassismus. Selbst wenn du bei einem Termin, bei dem das Thema diskutiert wird, diese Bemerkung machst, ist das schon Rassismus. Ja, Ja, ohne warum macht Tupoka man hätten das wir das nicht vielleicht? gemerkt. Ja? Also vielleicht wollte er ihr bloß erzählen, wie die das so sieht oder so. Und Ne? Tupoka hat gleich gesagt, Ja. also wenn sie, nee, mit der Bemerkung, wo Genau. ist die Tür? Ja. Absolute individuelle Selbstbild bis aufs Äußerste zu fordern scheint. Denn das, was auf dem Spiel zu stehen scheint, ist eine Frage mit moralisch zutiefst bedeutsamer Konsequenz. Bin ich ein schlechter oder ein guter Mensch? Und deshalb wartet beim ersten Blick aus Happyland heraus folgende Erkenntnis. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Rassistin sein und rassistisch sozialisiert sein. Rassistinnen sind die in der rechten Ecke. Rassistisch sozialisiert sind wir alle. Und deswegen kaufen bitte alle mein Antirassismus-Paket, das es jetzt für nur 29,95 ab Donnerstag beim Lidl gibt. Oder Genau, hier eine danke, Klingelbeule als Tupoka, super Gewinn. Geschäftsmodell. Ja, Sünder sind wir alle, ne? Ja, eben. Es soll der ohne Sünde ist, werfe mit dem ersten Tupoka-Ogette-Buch, ja. Manche sind richtige Dämonen direkt aus der Hölle und andere sind einfach nur gefallene Engel. So, ne? Das war jetzt Zeugen Jehovas oder was? Naja, aber ich meine, die Nee. Rede hat sie gerade gehalten. Ja, ist schon. Einwandfrei. Also kauf den Ablassbrief bitte, dann hast du eine Chance. Aber das ist schon nötig als erster Schritt. Und das RP steht nicht für Rassismuspreis, ja. Der Azervo schlägt vor, dass wir sie für einen Online-Kurs mit den Weltraumaffen irgendwie engagieren, aber ich Ich habe glaube, nicht da genug drehen wir Geld durch. dafür, das können wir uns nicht leisten, glaube ich. Ja, vielleicht können wir einen Löffel Moment, bezahlen. wenn man schult, dann wird man bezahlt, nicht umgekehrt. Dafür ist es hier unbezahlte Care-Arbeit, die wir hier leisten, Ja, sozusagen an der Gesellschaft. indem wir uns das anschauen hier. Aber ja, ich weiß, das Begreifen um eine jahrhundertelange tradierte rassistische Geschichte und eines Systems, welches in jedem Winkel unserer Gesellschaft wirksam ist, welches leider noch nicht mal Halt macht vor den Kleinsten in unserer Gesellschaft und Aha, ich sogar weiß, oft ich will besonders stark lösen, die wütend. Amadeo-Antonio-Stiftung. Oder nee, Demokratie leben. Der CSD. In Bereichen, die Sozialdemokratischen wir für Politik. Entschuldigung. geschützte Bereiche halten, wie Kindergarten oder Schule. Das ist nicht leicht. So grotesk im Zusammenhang mit den Diskussionen der letzten Wochen. Schulen und Kindergärten als Safe Spaces, ja, aber nicht, wenn man da einen Propeller machen will. Ja, und ich erinnere noch mal daran, ein Safe Space ist einer, wo die anderen keinen Zutritt haben, ne? Das ist ja die Definition davon. So. Auch deshalb, weil das Begreifen, dass dieses grausame, entwürdigende, entmenschlichende System nicht Halt macht vor unseren Wohnzimmern, unseren Hallo? Partnerinnenschaften, Hallo? unseren Lebst Familien. du im Dritten Reich? Oder wo lebst du jetzt genau? Entmenschlichendes. Ich. In unseren Wohnzimmern. Woher weiß die das denn? Weil wer guckt sie denn ins Wohnzimmer rein? In ihrem Wohnzimmer ist das Sie Wohnzimmer ahnt immer. das empathisch, Mammon. Ja, Dass wir alle klar. Nazis sind in unserer. Wir sind Ja. alle der Opa von Loriot. Ich wüsste aber auch nicht, was mich jetzt privat abhalten sollte, irgendwie einen Witz zu machen oder so, wenn er sich gerade anbietet. Auch nur Dein Spaß sein. Gewissen, Mammon. Lies Ja, doch bitte das Buch von Tupoka. Jedes Mal, wenn du so einen Witz machst, strukturell. sterben Nichts Menschen. da. Witze im Hast du denn Wohnzimmer das sind Buch strukturell. Weißband nicht gelesen? Im Buch Weißband steht im dritten Kapitel Absatz 4 ganz klar: Erst macht der Mammon Witze und dann Genozid. Das ist Ja, wie eine Zwiebel das oder hat ein schon. Oger, kann ich mich noch erinnern. Familien, weil dieses Begreifen, diese Erkenntnis, diese Bewusstmachung Boah, zuallererst wie oft einmal. will sie dieses Muster noch einsetzen? Dieses Bla, dieses Dreiklang, Blub, ja. dieses Tralala Da setzt du das und von Böll oder diese so, der ist auch was gerne gemacht, ätzende glaube ich. theatralische Sprechweise. Oder war das ja? Boah, ist das widerlich. Ja, dieses Atmen-Bild immer, ne, wo man es an George Floyd dann denken soll, ne, den heiligen St. George. Ja, es ist aber auch immer so eine Steigerung, oder? Ja, vielleicht nicht immer, aber so, manchmal sind gerne so eine Steigerung dabei. 3 Ave George und deine Sünden sind dir vergeben, Bruder. Der Leib Floyds. Can't breathe. Das letzte Fentanyl von Michelangelo. Dreiband. Niederschmetternd sein kann. Und White Fragility will genau davor schützen, vor der Erkenntnis um die eigene Privilegiertheit, vor dem vielleicht sogar mitverantwortlich sein. Ich möchte nichts kaufen. Kann ich diese Verkaufsveranstaltung vorzeitig verlassen? Oder muss ich drin bleiben, damit ich das Mittagessen kriege? Ach Gott, ist das abartig. Ja, wenn es kaufen wäre, dann wäre der Vergleich sozusagen, ja, Sie haben das ja jetzt hier gerade gekauft. Ja, nee, habe ich nicht. Zeigen Sie mir erstmal, ich habe ja auch keinen Beleg und nix und so weiter. Ne? Und dann sagst du, ja, die Tatsache, dass wir hier keinen Kassenbeleg ausgedruckt haben, ist ja der beste Beweis dafür, dass Sie das gekauft haben. Ne, das ist Ihre Masche. An einem System, welches meine Mitmenschen, manchmal sogar die Liebsten um mich herum, unterdrückt und verletzt. Und wisst ihr, Ich kann White Fragility als Reaktion sogar verstehen. Sind auch schuld. Okay. Auch ich habe schon fragil reagiert in Situationen, in denen ich auf meine eigenen gesellschaftlichen Privilegien in anderen Bereichen hingewiesen wurde. Oh. Ich kenne das Gefühl. Oh, und auch ich bin nicht Effekt ohne Sünde. Sehr. Ja, der Teufel versuchte mich in der Wüste und Gott, fuck. Oh. Ja, der von euch, der ohne Sünde sei, nehme den ersten Schluck aus dem Viva con Aqua Glas. Wie auf den ersten Stein auf sich selbst. Von White Fragility ist ein Stillstand in der Diskussion, ein Verenden des Diskurses. Ich habe eine Anekdote mitgebracht. Mein Mann und ich, wir haben eine Patchwork-Familie von 3 Söhnen. Die sind 27, 25 und 12. Viele unserer Anekdoten finden in Institutionen statt. So auch diese. Also stellt euch eine sehr große Stadt in Deutschland vor. Und in dieser großen Stadt gibt es eine Schule. Und das ist in einem Viertel, das so ein selbstbekennendes Hipster-Viertel ist. Ja, alle fühlen sich cool, alle sprechen Englisch, auch die, die es nicht können. Ach, da wohnst du, ja. Diese Schule ist selbstbekennend, international, hast du dich gerade ableistisch lustig gemacht? Ja, das so. Ja, sie wohnt doch selber da. Wo ist denn jetzt der Unterschied dann zu ihr, den Leuten da? Sie hat gerade in der Gruppe pauschal unterstellt, dass sie kein vernünftiges Englisch können. Noch Fragen? Ja. Keine mehr. Aber sie ist ja nicht ohne Sünde, gerade deswegen alles. Ist sie die gerade runter. Da ereignet sich folgende Situation. Mein Erstklässler damals macht etwas mit einem anderen Schüler zusammen und der weiße Junge kommt zu ihm und sagt, das, was du da machst, das kannst du eigentlich nicht. Weil du bist Afrikaner und Afrikaner sind dumm. Und ich habe dann von der Situation von meinem Sohn erfahren, nicht von der Lehrerin. Warte, gluck, gluck, gluck, gluck. Wird schon so passiert sein, Brudi. Geschichten aus dem Paulanergarten. Da geht der einfach hin und sagt, das kannst du nicht, du bist schwarz. Das kann ein Schwarzer nicht. Ja klar, natürlich. So läuft es heute in Deutschland. Ja, und selbst wenn, ey, Kinder schnappen Sachen auf und wenn er es dann doch kann, dann weiß er ja, dass das Quatsch war. Das ist wirklich schlimm, ne? Also ich meine, womit ziehen sich die Leute auf dem Pausenhof raus? Oh, du kommst aus Polen, Autos klauen, ja. Tralala. Immer andere Plätze, wo das Leben stattfindet, außer Pausenhof, ne? Ja, ey. Und ja, wahrscheinlich ist er hingegangen und hat gesagt, hey, you don't know the way. Und er hat gesagt, I know the way. Spit on the green. Oh, Mann. Die einen Meter daneben stand. Und weil meinem Mann und mir wichtig ist, dass das nicht so stehen bleiben kann, also es sollte schon aufgeklärt werden, dass AfrikanerInnen nicht dumm sind und so wie wir vielleicht in der Schule... Ja, das ist dann die Sache von deinem Kind. Na, der kann ja dann den beweisen, dass sie nicht dumm sind. Wie wär's damit? Na? Das ist doch der beste Weg. Oder nicht? Ja, aber du weißt doch, dass er doch gar nicht Erfolg haben kann, weil das System ihn mit seiner Gewalt... Ach ja, weil andere Leute ja auch meinen, dass er dumm ist. Da hat er keine andere Wahl, als Kommunismus einzuführen, glaube ich, ne? Oder? Denkst du, ich bin doof, bin ich aber nicht. Die beste Möglichkeit, glaube ich, ne? Im Kommunismus gab es ja auch nie Rassismus. Nein, nein. Nee. Das ist da ja inhärent ausgeschlossen. Oder dass über die Schwachen einfach da der Panzer drüber rollt, ne? Weil wir die ja eh nicht brauchen. Für unsere tolle soziale Fügung. Ne? Das wäre auch nicht passiert. Schule nicht kratzen und schubsen und beißen, so sollten wir auch nicht rassistisch sein, oder? Also habe ich die Lehrerin angerufen und die war überfordert. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, es geht nicht. Dann habe ich gesagt, okay, aber das Wichtige ist, dass die Eltern von dem anderen Kind die Möglichkeit bekommen, mit ihrem Kind und uns darüber zu sprechen. Ich kann nicht, ich weiß nicht, es geht nicht. Ja, und dann so haben Junge, wir uns geeinigt, dass sie uns zu diesem Gespräch einlädt, also die Eltern und uns, und dass sie dabei sitzt und nichts sagt. Das sind übrigens denkbar schlechte Voraussetzungen für jedes Elterngespräch zum Thema Rassismus als Recht. Und dann habe ich mir... Das ist auch scheißegal. Wenn die Leute sich irgendwelche Namen geben oder so, dann ist das vielleicht nicht nett. Dann kann man auch sagen, hör auf mit dem Blödsinn oder so. Aber man braucht doch nicht so ein Drama draus machen. Und man muss das auch nicht verbinden, nicht mit Hauen und Stechen wieder irgendwie vergleichen. Irgend so eine bescheuerte Bemerkung. Und wie gesagt, da kann man ja dann einfach beweisen, dass es nicht so ist und fertig. Das ist ja ohne weiteres möglich dann. Was soll der Scheiß? Also, aus meiner Sicht haben die wahrscheinlich eine scheiß Angst vor euch. Ich hätte einfach gesagt, nee, ist nicht meine Aufgabe. Euer Kind soll sich selber wehren, wenn ihm einer irgendwelchen Quatsch erzählt. Ja, vor allem, was jetzt auch irgendwie echt zu klären war, ne, für Kinder. Ich Und das meine, ist auch diese wieder so Sachen sind dieses halt nicht Ding, ne? So klären, aber das geht dann wohl. werden die Leute erzogen. Irgendwer war Ja, frech zu es dir und ist alle Sozialkompetenz, kompetenz, Autoritäten ne? haben Ja. alles fallen zu lassen, ne? Und sich jetzt darum zu kümmern, dass du zu deiner Gerechtigkeit hier kommst, von oben herab, ne? Ja, nicht irgendwie, du selber hast gefälligst nichts zu machen, du bist hier das Opfer, ne? Dass das klar ist, du Opfer, du Schnauze halten, Opfer, ne? Und jetzt darauf warten, dass die mit der Macht dann ihre Macht einsetzen zu deinem Benefit. Ne, das ist ja Ja, genau das genau. Mindset von diesen Leuten. Ja, es ist so die Masche, sich beim Chef beschweren, obwohl man es vielleicht auch mit den Kollegen erstmal Ja. klären könnte oder Ja, so. das ist Ja. ungesund, Ja, Mädchen. Du sicher. erziehst damit dein Kind dazu, halt eben, dass es sich alles gefallen lässt und dann wütend und ohnmächtig wird, ne, so wie du, und darauf wartet, dass andere Leute ihre Geschlachten schlagen und so. Und das ist aber kein guter Rat. Und es ist vollkommen egal, welche Hautfarbe dein Kind hat, das ist für niemanden ein guter Rat. Genau, die Ich Kinder mich müssen vorbereitet und Sozialkompetenz habe lernen und das angefangen. dann eben in Konflikten, ne? In denen sie die Konflikte selber austragen, alleine, möglichst. So, okay, sorry. Eine Art Monolog gehalten, gefühlt eine Stunde, real eine Minute, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass irgendjemand hier im Raum böse ist. Ich bin sicher, wir sind alles gute Menschen. Ich glaube nicht, dass hier jemand bekennender Rassist oder Rassistin ist. Und während ich sprach, wurde die Frau immer röter. Und als sie dann dran war, setzte sie an, also die Mutter des anderen Kindes setzte an und sagte, sie will zuallererst mal sagen, dass ihr Mann momentan in Afrika ist und dort auf einen Berg steigt. Ist eine interessante Information, hat natürlich nicht viel mit dem Gespräch zu tun, dem Grund, warum wir da waren. Und sie setzte fort und sagte, überhaupt war sie schon ganz oft in Afrika mit ihrem Sohn, ist ein wunderschönes Land. Und Da dann kann man wurde mal sehen, das was du den Leuten in Gespräch deinen immer Kopf setzt mit absurder. deinen komischen Gedanken. Und sie hat das doch angespielt, dieses Thema überhaupt, ne? Er hat doch gesagt, ich glaube nicht, dass hier einer rassistisch ist, was irgendwie den Gedanken auf diesen Rassismus lenkt eben. Jetzt ist Und er sogar noch, also wenn die andere Frau dann sowas denkt, dann denkt sie eben an ihren Mann in Afrika, Herrgott. Ja, genau. pass mal auf, der Junge sagt, die Afrikaner können nichts und jetzt stellt sich heraus, der war sogar schon in Afrika. Ja, aber das ist eine klassische Kafka-Falle halt. Sie hat die Köder ausgelegt, die Frau ist reingelaufen, jetzt kann sie Ja. auf ihrem Auftrag, auf ihrem Vortrag drüber lächeln halt Ja, und eine schöne Paulanergarten-Geschichte weitererzählen. Produziert sie sich selber. irgendwann sagte sie zu mir, ja, ihr Kind sieht keine Hautfarben. Das hätte also zu jedem Kind gesagt werden können, auch zur weißen, blonden Emma. Und ich habe dann oft so eine Outer-Body-Experience, weil ich denke, das ist genau wie in meinem Buch, aber ich bin total ohnmächtig. Und in diesen Situationen bin ich übrigens nicht so cool wie jetzt hier vorne, sondern da bin ich ja als Mama und da geht es um mein Baby. Und dann irgendwann holte sie zu ihrem absoluten Schlag aus und sagte, ich habe sie übrigens auch gegoogelt. Sie sind eine sehr aggressive Person. Und dann kamen mir die Tränen Ach was. und dann kam sie ganz gönnerhaft zu mir, strich mir über den Rücken und sagte, weißt du, auch mir passieren manchmal schlimme Sachen. Aber ich mache mir da nichts draus. Sei doch einfach stolz auf deine afrikanische Herkunft. Weiß sein geht oft einher mit der Vorstellung, selbst so eine Art neutrale oder rationale Perspektive in Bezug auf Rassismus zu haben. Ja, also, wo soll man da anfangen, ne? Ja, die hat Ja. gemerkt, dass es dir schlecht geht, hatte dann Empathie mit dir, wollte dir noch gut zureden und weil sie ja weiß, dass dir das unglaublich wichtig ist, dieses ganze Thema, hat sie dann gedacht, dass sie dich damit irgendwie besänftigen kann. Kennt dich natürlich nicht, weiß nicht, dass das einfach nur deine Religion ist, sozusagen. Ne? Und dass es überhaupt gar nichts damit zu tun hat, dass man da irgendwas erreicht oder so oder irgendwie die Welt besser macht oder irgendwelchen Menschen. Da, ne? Und ja, und deine Mami ist halt nicht gekommen und hat der anderen dann gesagt, Jugute Gulag, sondern du warst halt selber dann da. Und genauso wird es deinen Kindern dann auch gehen, wenn du die so erziehst, dazu, dass sie halt Ja. zu solchen Sachen nicht dann einfach das entweder an sich abprallen lassen oder dann halt beweisen, dass sie es können, ne, oder, sondern dass sie da stattdessen darauf warten, dass irgendwie die Großinquisition da irgendwie tagt und die Leute mit der Macht irgendwie ihnen zu ihrer Gerechtigkeit halt eben verhelfen, was du ja jetzt schon merkst, dass das nicht funktioniert, wenn die Leute erwachsen sind, weil es funktioniert bei dir ja auch nicht. Da kommt niemand und kümmert sich dann darum, dass die Gerechtigkeit einkehrt. Da bist du dann wieder ohnmächtig. Ja, schön. Also. Ja, auf jeden Fall ist das Gespräch ja schwer aus dem Ruder gelaufen und ob sie das jetzt bewusst macht oder nicht, also, sie hat ja im Prinzip dafür gesorgt, dass das so passiert ist, sagen wir mal so. Ja, und sie lernen nichts daraus. Und Denn wenn sie nicht, die wenn anderen sie nicht. können auch dann die anderen, ne, das ist auch, ja, Antirassismus wäre, wenn alle deine Gedanken lesen oder was. Und genau wissen, was du erwartest, wie die auf dich reagieren oder so. Also das Ding ist auch, was hätte die andere Mutter machen sollen? Unter einem Mea culpa, mea maxima culpa zu Boden werfen, Füße küssen, hätte die Frau Gette das ja nicht gemacht. Oder dass die Frau gesagt hätte, ja, ich bin ein Rassist, ich schwöre dem ab und die Sonne dreht sich doch nicht irgendwie um die Erde und. Ja, das weiß ich gar nicht, aber wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass sie tatsächlich das nicht unbedingt thematisieren wollte oder so, und das irgendwie, um jetzt, was weiß ich, die Pädagogik zu thematisieren, dann hätte sie gar nicht erst das Gespräch anstrengen müssen. Und die Frage vom Schon Gsen irgendwie, oder überhaupt davon anfangen sowieso und auch, dann schon noch nicht mal das Gespräch anstrengen, finde ich. Also, das ist komplett überflüssig. Dann, wenn sie nicht einen Rassismusvorwurf machen will, warum hat sie überhaupt das Gespräch da hinten anberaumt? Es ging doch darum, dass der Junge irgendwas Blödes gesagt hat in der Beziehung. Also, weiß ich nicht. Das ist doch von ihr halt ganz grob falsch, halt einfach. Ich finde die Frage von Gsen-Tyr gut. Wieso schreibt sie so viel von D'Angelo ab? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass mir hier jemand gerade die größten Hits der Critical Race Theory eigentlich einfach nur zusammenfasst. Also was Neues, aber das kennen wir ja von Republika-Vorträgen. Was Neues wird nicht geboten. Es wird eigentlich nur wiedergekäut, was in dem Magen dieser Wogenmaschine seit Jahren verdaut wird. Ja, sei ihr angerechnet, dass sie das versucht, auf persönliche Geschichten oder so zu Ich finde beziehen, das noch, aber ich finde das nicht, dass man, also es das sei ihr negativ angerechnet, dass ja, sie so die meinetwegen. Gefühlsebene runterzieht, meiner Ja, das Meinung stimmt nach. natürlich. Also sehr sachlich ist das alles nicht, das stimmt schon. Ja, Wir haben auch noch keine Daten gehört oder gesehen oder so. waffenfähige Empathie. Ne? Ja. Also. Und wie Vielleicht wir ja hätte er es sehen, wenn die Ping-Pong Leute heißen dann, sollen. wenn die Leute dann noch Ding, empathisch auch noch sind, dann ist es natürlich auch nicht richtig. Ne? Weil dann sind sie ja gönnerhaft und von oben herab und so. ja, wenn du wollend. Wie oft wird mir und Menschen wie mir gesagt, wir wären zu emotional, was das Thema betrifft, zu betroffen, zu sensibel? Ich finde, es ist eine zentrale Lüge, die mit der Definition von Weißsein einhergeht, zu glauben, dass man selbst Dinge im Kontext Rassismus von außen betrachtet, besonnen, pragmatisch. Ich glaube sogar, das Gegenteil ist der Fall. Unter Die uns, ich kenne wirft kaum. einfach mal Jahrhunderte europäischer Philosophie und Betrachtungsweise von gesellschaftlichen Fragen über den Haufen. Das geht so nicht, wie ihr das macht. Diese analytische Herangehensweise und die Bücher haben auch alle solche Hegels und Schopenhauers geschrieben, die waren alle weiß. Das ist alles Unsinn. Wir müssen das Gefühl, ich muss hier weini-weini machen, auf die Tränendrüse drücken, damit ihr macht, was ich will. Dieses ganze Diskutieren, diese Aufklärung, diese Reflexion, das ist alles falsch Ja. und Ja. Ja, und außerdem, ich habe weiß ja auch schon festgestellt, ne, sagt sie ja quasi damit jetzt, sie hat ja quasi festgestellt, dass das White Fragility halt ist von den Leuten, wenn die irgendwas von sich weisen, ne? Und alles, was sie dann da anführen, ist ja nur Kopium sozusagen, ne, wegen ihrer Fragility. Also sie hat das ja schon psychologisch halt eingeordnet und es gibt ja überhaupt gar keinen Weg da überhaupt auszubrechen. Ne? Die Leute sind halt Sünder und die haben jetzt halt die Wahl, entweder die Sünde halt zu akzeptieren, die sie bei denen feststellt, oder halt eben in der Lüge zu leben. Ne? Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und so oder so ist es Fragility und alles nur Gefühl und sie ist halt diejenige, die den Leuten sagt, wo es lang geht. Und wenn die sich dann nicht so verhalten wie sie, dann ist sie erschöpft und fängt an zu weinen. Ja, so richtig geklappt hat das alles nicht, ne, bei ihr, hatte ich auch den Aber Eindruck. da sind auch Also. wieder natürlich die anderen Leute in der Pflicht, sich dann darum zu kümmern, dass das in Zukunft dann besser wird, ne? Weil. Auch dazu hat der Chat hier, der Atze, einen wunderschönen Kommentar. Sie heult fast auf der Bühne und fragt, warum sie die Leute für emotional halten. Ja, Mädchen, such dir Ja, eins sie hat ja aus. gerade auch erzählt, dass sie da geweint hat. ne, in diesem Bereich mit der Tante und dass die sie dann trösten wollte. Und, ja, Entschuldigung. Und wenn man sich überlegt, dass die halt sowohl die Lehrerin als auch die Mutter sie vorher wahrscheinlich gegoogelt haben und genau wissen, was in dem Moment an Klima auf sie zukommt, wenn sie nur einen falschen Schritt machen. Ja, die Lehrerin kann das den Job kosten und die Mutter weiß auch, den Shitstorm hat sie noch nicht gesehen. Dann steht dann Jasmina Kunke vor ihrer Tür oder Michael Mayer oder sonst wer. Emotionalere Räume als diese, in denen wir Menschen begleiten, aus Happy Land auszuziehen. Denn White Fragility ist sehr eng verknüpft mit Gefühlen und die Vehemenz, mit der Menschen in die Abwehr gehen, wenn Rassismus zum Thema gemacht wird, hängt klar mit Ach diesen nein, gefühlsgesteuerten nein, Impulsen nein, du hast zusammen. es gerade eben anders gesagt. Du hast gerade gesagt, die Leute sollen aus Happy Land ausziehen. Und fucking nochmal, wenn Leute einen Platz Happy nennen, warum sollten sie da ausziehen, wenn es ihnen gut gefällt, so wie es ist? Weil wir Warum nur so sollten einen sie sich nach Rassismus Menschen besiegen. richten, die aus anderen Gegenden der Welt hierher kommen? Das ist das Land, in dem die Deutschen wohnen. Deshalb heißt Yes. es Deutschland. Wie die Deswegen heißt es Klimarhetorik, Happy ne? Land. Nee. Ja, wir müssen raus aus Boah. der Bequemlichkeit und so. Ja, Blödsinn irgendwie. Ja. Gefühle sind politisch und nicht neutral. Und weiter. Fuck! Hör doch mal auf, so eine Scheiße zu reden. Gefühle sind Ehrlich. politisch. Gefühle sind politisch. Damn. Was ist deine Meinung? Wie passt Waffenfähige das zusammen, Empathie. du Poker? Ja. Hass ist auch ein Gefühl. Alter Schwede. Erschöpfung und Wut, ein Plädoyer. Ja, ich glaube, Erschöpfung und Wut, das teile ich auf jeden Fall, wenn die Scheiße fertig ist. Das Gefühl. Weiße Zerbrechlichkeit ist ein bisschen wie Emotionen auf Steroiden. Denn sie kommt mit so Oh einer mein Gott. Kombination mit Deutungshoheit einher. Wer hat Aber denn erlebnahme ganze Gefühle auf fucking Steroide. Stadtviertel niedergebrannt, weil er zornig war? Wer? Die Weißen? Wer ist in eine Diskothek gegangen und hat da 130 Leute umgebracht? Die Weißen? Ja, War das echt so? und das kommt mit Deutungshoheit daher. Und ja, nee, die Leute sagen dir halt ihre Meinung. Und du sagst dann, wie, ihr glaubt also, ihr habt die Deutungshoheit, die hab ich doch. Ich bin doch hier Antirassismus-Trainerin. Ihr Fragilen. Und es hat Konsequenzen für BIPOC. Die weiße Antirassismusforscherin Robin DiAngelo sagt, weiße Ah. Zerbrechlichkeit ist ein bisschen wie White Racial Bullying. Wir, also in dem Fall weiße Menschen, machen es People of Color so schwer, mit uns weißen Menschen über Rassismus zu sprechen, dass sie es so gut wie gar nicht tun. Wir müssen Du verstehen, dass die redest meisten seit einer People of Color, Stunde die hier gefühlt. mehrheitlich weißen. Ich meine, du existierst nur, weil weiße Leute irgendwie, weil du die We Schuldgefühle weißer Leute triggerst, die dir dann Geld dafür geben, damit sie sich besser fühlen. Muss man eigentlich immer alles die negativen Sachen so dauernd ansprechen? Meine Güte. Ja, wie wäre es, wenn Leute irgendwie über eine positive, konstruktive Zukunft sprechen und eben nicht immer, my ancestor was a slave in your land. Nee, wir hatten hier keine schwarzen Sklaven, Was ja bitte. beispielsweise ganz gut ankommt, sind rassistische Witze über einen selber, ne? Also wenn ich einen deutschen Witz mache oder Die so. härtesten Polenwitze habe ich in Polen gelernt. Ja, so. Also. Das weicht das Eis auf und Das ist internationalisierte Politik, wovon du da redest. Aber wenn Gefühle politisch sind und Witze Also ja. Wie Genozid polnisch. verursachen, Gefühle sitzen sind wir da nicht auf polnisch. einem Pulverfass. Gefühle sind polnisch. Was war einer von den Das Witzen? Private ist polnisch, ist auch gut. Wie heißt es eigentlich auf polnisch privat? Weiß ich doch nicht. Umfeldern leben und arbeiten weit mehr tägliche Ablehnungen, Verletzungen, Beleidigungen mit nach Hause nehmen, als sie sich die Mühe machen, darüber zu sprechen. Denn ihre Erfahrung ist, sie werden mehr Bestrafung riskieren. Sie setzen die Beziehungen aufs Spiel. Ihnen wird ihre Erfahrung klein oder komplett weggeredet. Und dann lösen. Oh Mensch, Mädchen, jeder wird von irgendwelchen Leuten angemeckert, Wenn du eine hübsche Frau bist, kriegst du Meckerei von Leuten, die gern so hübsch wären wie du. Wenn du eine Brille auf hast, halt nicht die Leute für einen Schlaumeier. Wenn du dick Naja. bist, halt nicht die Leute für Impulskontrolle gestört. Wenn du zu viele Muskeln hast, halt nicht die Leute für eitel. Es. Oh Wunder, Menschen mögen Anhaltspunkt Muster, und so. weil man Muster schön organisieren kann auf der Festplatte im Du Schädel. kannst jede menschliche Regung, die es überhaupt gibt, nehmen und du findest irgendwen, der es aus irgendwelchen Gründen falsch findet. Und mein Kumpel, der gerne nach Afrika fährt, habe ich ja schon öfter erzählt. Der geht da durch die Stadt und ihm laufen wildfremde Leute hinterher und rufen Mzungu, Mzungu, Weißer, Weißer, ey, Weißer. Ja? Und hier beschweren sie sich, weil sie mal jemand gefragt hat, wo die Eltern herkommen. Aber da hast du die ganze Zeit, wirst du geothert, wie die das hier sagen. Da bist du dir die ganze Zeit bewusst, dass du eben nicht dazugehörst. Ja? Und das sehen die gar nicht. Die sehen nicht, dass andere Bereiche der Welt auch ihren Tribalismus haben. Und auch in manchen Fällen sogar eisern darüber wachen, dass die Kultur halt eben nicht, sieh dir die Franzosen an, sieh dir die Japaner an, die alle versuchen irgendwo, die Franzosen bei ihrer Sprache, die Japaner machen das etwas besser insgesamt, ja, aber die versuchen alle ihre Kultur am Leben zu halten. Und du kommst hier und sagst, wir müssen unsere aber opfern, weiß gar nicht so genau, weil du traurig bist und erschöpft und ohnmächtig. Aber so läuft's nicht, Tupoka. Lösen Sie bei der Person so ein Gefühl des Angegriffenseins und Verletztwerdens aus. Und genau so funktioniert weiße Zerbrechlichkeit wie sowas wie die tägliche White Racial Control. Und in fast allen Situationen, in denen ich oder meine Kinder Rassismus erleben, habe ich oft so eine Art inneres Einfrieren. Und dann fange ich an, stundenlang, tagelang, manchmal sogar Ja, wochenlang anstatt zu darüber denken oder nachzudenken, zu wie ich. sagen, was ein Arschloch, halt doch die Klappe, du Depp. Oder lass dich von so Idioten, es gibt dumme Menschen, Kind, lass dir von solchen Idioten nichts sagen. Es macht keinen Sinn, da jetzt einen Streit vom Zaun zu brechen. Ignoriere solche Arschlöcher einfach, dann hast du was vom Leben. Ich meine, Ja, eben, und das nein, ist keine sie faktische müssen Fass Aussage, aufmachen, weil das es ihr ist Job einfach ist. nur die Ansicht von irgendwem. Und dann zeigt man dem einfach, dass es nicht so ist. Oder man lebt einfach damit, dass diese Person diese Ansicht halt eben nun mal hat. Und fertig. Ja, also. Ich das jetzt ansprechen kann bei der Person, wie ich die Person konfrontieren kann, wann der richtige Moment ist, welche Tonlage. Der richtige Moment ist nie. Und Tonlage kannst du sowieso schon mal überhaupt gar Echt, nicht. Also lass ja, auf doch die die Leute. Leute in Ruhe mit dem Ja. Zeug, ey. Schlimm genug, dass wir uns Aber reinziehen, das fragil. reinziehen. Ne? Die Leute sind alle fragil, aber sie, ne, Ja, reagieren pampig, ich kann mir sie überlegt den vorstellen. ganzen Tag nur, wie sie mit diesen dummen Idioten da draußen irgendwie klarkommen kann. Alter Schwede, ey, ich bin so erschöpft und wütend auf die ganzen Menschen da draußen. Die sind alle so scheiße. Und ich Die überlege Hölle den ist ganzen ja schon. Tag. Wer Ich überlege war den das mit dem ganzen Tag, Nagel? wie ich denen sagen kann, wie kacke sie sind. Wie wurde sie Aber denn wie das? frech diese Leute einfach sind, die sagen doch glatt zu mir, die wären gar nicht scheiße. Und dann fange ich an zu weinen und da wollen sie mich auch trösten, diese frechen. Ich glaube, die Geschichte mit dem Nagel war von Watzlawick, ne? Dass, wenn man nur einen Nagel hat, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus. Und wenn dein ganzes Denken halt um Bücher von Robin DiAngelo kreist, dann ist jede schlechte Behandlung, die du erfährst, halt ein Nagel. Und dann musst du mit dem Rassismushammer draufhauen, solange bis der Nagel in dem Holz ist. Das geht nun mal nicht anders. Das ist fast schon zwanghaft. Wir haben schon öfter gesagt, das ist religiös im Endeffekt. Oder du haust dir den Nagel in den Kopf, das ist auch schnell vorbei, die Geschichte. Frage ich wähle, welche Worte nehme ich meine Mutter, die weiß es mit oder nicht? Gehen wir zu zweit, mein Mann und ich, oder wirkt es zu konfrontativ? Spricht er zuerst oder ich? Und meine Angst, die bezieht sich nicht nur auf diese unmittelbare Reaktion, relativieren, emotionalisieren, wütend werden oder auch die sogenannten weißen Tränen. Meine Sorge, die bezieht. Ja, das ist auch ein ganz widerliches Konzept mit deinen weißen Tränen. Na, also. Ja, mit schwarzen Und Tränen los, das ey. haben sie ja auch. Nee, Voll die Öl oder das so, ist ja ja. diese Geschichte, dass die da alle drunter leiden. Ne, dass sie, wenn sie den Leuten genug Schuldgefühle eingeredet haben, die dann traurig sind und so, ne? Weil Weil ja diese weißen Tränen von den weißen Frauen dann auch noch, ne, ist ja White Women, Female Tears irgendwie, das fügt ja den Schwarzen noch mehr Schaden zu, weil da gab es ja irgendwelche Teile, wo irgendwelche Leute beschuldigt wurden und dann gelyncht worden sind und so. Das sind White diese. women's tears kill black people oder so, ne? Genau, Und dann das diese. sind diese Sachen, die sie da irgendwie sich dahinter verbergen, ne? Also das ist auch unglaublicher Schaden, der da angerichtet wird, dadurch, dass die Leute dann irgendwann traurig werden darüber, dass man sie irgendwelche Hashtag Scheiße OJ did beschuldigt. nothing wrong. Ja. Aber der war ja wahrscheinlich auch schon gesellschaftlich dann, der hat ja schon Whiteness getan, ne, der OJ, deswegen haben sie ihn ja auch Vielleicht laufen immer lassen. praktisch schon White Passing wegen dem weißen Auto, ne? Vielleicht, Hat ja ein SUV gefahren, wieso? Die ja. Weiß. Ja, ist ja sicherlich auch an manchen vorbeigefahren dann, also hat die quasi gepasst, also von daher, ja. Zieht sich auf die immer und immer und immer wieder gemachte Erfahrung, welche erdbebengleichen Nachwirkungen White Fragility haben kann. Und damit Erdbebengleiche Erdbeben Nachwirkung. Wer erinnert sich nicht an das gleich. große Rassismusbeben in Ja, Köpenick, in der als Mitte denkt, glaube ich, auch gerade drüber nach. die Berliner Innenstadt wurde damals in Schutt und Asche gelegt, weil jemand gesagt hat, irgendwie in der Schule, die Schwarzen können das nicht. Erdbebengleiche Wirkung der White Fragility. Was gucken wir uns hier an? Aber er in der Mitte sieht doch so aus, wie ich mich fühle eigentlich. Er wartet so ein bisschen auf seinen Also mein Ausstiegspunkt oder Archetyp ist so. eher der Typ mit der Brille ganz rechts, der so sanft am Einnicken ist. Also die Brille Ja. schon abgenommen hat, damit er das Elend nicht mit Also ich ansehen bin der in der Mitte mit den Mundwinkeln nach unten. muss. Er hat auch so eine ähnliche Frisur wie ich. Sieht ein bisschen aus wie der New Guy. Ja, ich sehe auch so ein bisschen aus wie der New Dann habe ich blauen Guy. Haaren dabei. Du bist ja auch so freundlich wie der New Guy, Chris. Das passt doch. Bin ich nicht allein. So viele schwarze Menschen, People of Color, berichten uns in Workshops von ähnlichen Ängsten und Sorgen. Und nicht selten führt Was es eben glaubst du, genau was dazu, dass. weiße Menschen berichten auch, würden auch in solchen Workshops von Ängsten und Sorgen berichten? Nur, dass weiße Leute vielleicht weniger ihre Hautfarbe dafür verantwortlich machen. Es ist alles so ein sinnloses System. Das geht nur, wenn man glaubt. Es funktioniert nur, wenn man glaubt, wenn man sich ganz dem verschreibt und es als seinen Herrn und Erlöser annimmt. Ja, Sein, das. oh Gott, Herrn und Erlöser geht ja gar nicht. Das muss dann Ens Erlösens Ja, das ist von wie ihnen, andere also Religionen, ne? Das dass funktioniert man bis in alle Ecken so. als Ens Erlösens annimmt. Es geht in die letzten Lebensbereiche und kann da alles erklären. Und das können die auch. Sogar die Gefühle. Ja, sowieso. Dass wir Rassismus eben nicht mehr benennen. Ich habe ja das Glück, meine Geschichten auf dem Podium erzählen zu können, teilen zu können. Aber natürlich ist es nur eine von vielen. Ich nehme an, ich bin sogar sicher, dass die gesamten Geschichten der hier jetzt anwesenden schwarzen Menschen, People of Color, indigenen Menschen, aber auch Eltern von schwarzen Kindern und Kids of Color. Ja, indigene Menschen sind tatsächlich ein paar da, ja. Würde ich schon Ist sagen. sie eigentlich wirklich so, also ich meine, indigene Menschen, Kartoffeln, wie du sonst sagst, oder Almans. Oh Gott, Ich glaube nicht, das dass sie ist wirklich gemeint sind. die indigenen Menschen. Nee, die sind natürlich nicht gemeint, aber das bedeutet es ja eigentlich, ne? Also das ist ja gerade der Wenn du in Quatsch. Deutschland von Indigenen sprichst, sind das wir, ja. Was ist ein Autochton? Das ist auch sowas. Das ist auch sowas, aber ich kann es dir jetzt nicht erklären, was das genau bedeutet. Das finde ich raus bis Sonntag. C-Sharp. Ja. Welcher Ton? Der braune Ton. Der Autochton. Ganze Bücherbände füllen könnten. Und wisst ihr, das für mich Tragische an diesen Geschichten ist gar nicht mal nur der erlebte Rassismus. Auch wenn das jetzt schräg klingt. Ich habe mich, genauso wie die meisten schwarzen Menschen, die ich kenne, irgendwie fatalistisch damit abfinden müssen, dass Rassismus zu meinem Alltag und zu dem meiner Kinder und meiner schwarzen POC-Geschwister gehört. Also ich erwarte nicht, dass es nicht passiert. Ich weiß, wenn ich meine Kinder in diese Welt hinausschicke, dann werden sie Rassismuserfahrungen machen. Das, was das Erleben There von is a Rassismus oft very simple unerträglich macht. solution to this problem. If you have you ever considered moving to Africa, maybe? I heard there are many black people over there, and that they organize their own countries there. Have you ever thought about this? But was will sie denn? Da ist ein safest space für schwarze Menschen. Da wird sie niemand angucken. Da will niemand sagen, wo kommst du her? Wer bist du? Warum? Aber ihr vielleicht schon, dafür ist ja nicht dunkel genug. Außerdem, ja, ist es mehr, ja, aber da. Ja, nur nicht mal das, die sind ja da auch tribalistisch ohne Ende, untereinander halt, ne? Weil das ist ja auch nur deren westliche Sicht, so nach dem Motto, wir haben hier die dunkle Haut und die anderen haben die helle Haut. Und das hat ja hier die Cammie Badenoch, die Politikerin aus Großbritannien, die von den Konservativen, die ist ja in Afrika aufgewachsen. Und die hat ja mal diese Rede da gehalten im Unterhaus und gesagt, halt eben, dass in ihrem Heimatland, wo sie wirklich herkommt, dass die Leute da halt auch mega gespalten sind in der Gesellschaft anhand von irgendwelchen Stammeslinien. Denn die Leute sehen alle gleich aus, aber die haben trotzdem ihre identitätspolitische Scheiße, wo die einen nicht mit den anderen wollen und so. Und deswegen, ja, das hat auch ein bisschen mit den Engländern zu tun, die da so willkürlich die Linie gezogen haben. Nee, das hat nichts mit den Engländern zu tun. Nee, das zwischen irgendwelchen Stämmen oder sowas. Ja, das so nee, an der Stelle jetzt nicht, weil es geht halt darum, was sie ja damit klar machen wollte, ist, dass jetzt wirklich dieses, wie die Leute aussehen und wie dunkel ihre Haut ist, halt überhaupt gar nicht so entscheidend da ist, ne? Weil die Leute, die haben halt ähnlich dunkle Haut da alle. Und das spielt da halt die Rolle nicht. Und trotzdem gibt es diese ganzen Probleme. Und deswegen zu behaupten, dass diese Probleme halt dadurch ausgelöst werden, dass die Haut unterschiedlich ist. Das ist halt nur diese amerikanische Sichtweise von, wir hatten hier irgendwie mal Sklaverei und diese Marxisten, die probieren das zu instrumentalisieren für ihren Klassenkampf und da halt eben neue Bourgeoisie draus zu machen aus den Hellhäutigen. Das ist die ganze Scheiße. Das erklärt das halt komplett. Weil ansonsten mit der Realität hat das halt überhaupt nichts zu tun, diesen Quack, den sie sagt. Weil es gibt diese Trennung nicht, ne, zwischen Leuten, die helle Haut haben, gibt es auch Tribalismus. Zwischen Leuten, die dunkle Haut haben, gibt es Tribalismus. Und es gibt nicht nur Tribalismus zwischen Leuten, die helle Haut und dunkle Haut haben. Das existiert so nicht. Und deswegen ist es auch als Kategorie unbrauchbar an dieser Stelle. Und so. Die Frage ist auch, seit wann ist das ein Problem in unserem Land? Weil es hat natürlich in dem Fall anekdotische Evidenz. Mein bester Freund in der Grundschule war schwarz. Das waren ein paar, ein Lehrerpaar. Oh, pass auf, wenn das die Tobeka hört, dann fängt die gleich wieder an zu weinen. Nee, aber lass mich doch mal zu Ende reden, Tobeka. Der war schwarz und das war ganz normal. Und ich habe auch von dem, ich kann mich an nichts erinnern, wo er sich bei mir mal beschwert hätte oder gesagt hätte, hier, hilf mir mal, die sagen böse Sachen zu mir. Oder irgendwas, das war ein guter Schüler, der schon in der Grundschule fließend Englisch konnte, weil seine Mutter aus Großbritannien kam. Und also, der war völlig integriert. Ich verstehe es nicht ganz. Wann haben wir die Uhr zurückgedreht, dass das überhaupt wieder wichtig ist? Ich meine, der ist sicherlich auch nicht ohne eine Diskriminierung wegen seiner Hautfarbe durchs Leben gegangen. Die Arschlöcher, die mit der Intention, die sind da draußen. Keine Frage. Aber was sie uns hier seit einer Stunde gefühlt oder zwei verkaufen will, das habe ich da nie gesehen. Nie. Ist, wie gesagt, anekdotische Evidenz, ja, aber... Sie hat ja da ihr komplettes Bild dafür, was sie dir jetzt um die Ohren knallen kann. Ne? Das, was ich eben schon meinte, und dann lebst du halt im Happy Land, ne? Und dann musst du mal ausziehen. Und ja, wahrscheinlich war der einfach dadurch, dass er halt intellektuelle Eltern hatten, die auch ein bisschen Knete hatten und so war er whitewashed, nehme ich an. Und guck mal, der musste ja nicht wie Sarah Lee Heinrich von den Gaben der ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft leben. Sozialisiert und so. Und auch so eine perfide Ohnmacht auslöst, ist für mich White Fragility. Ja, aber. Aber es gibt einen Weg aus dieser Endlosschleife des Verletztwerdens, nicht nennen Könnens, defensiv reagieren. Und wenn Sie binnen 24 Stunden bestellen, bekommen Sie sogar noch meine besten Songs auf einer CD dazu. Ist das nichts? Bestellen Sie jetzt, es sind nur noch 37 Stück da. Ja, los. Das Telefon muss glühen. Ja. Ab einer Spendenhöhe bauen wir in Kreuzberg einen Brunnen, oder wie? Ja, wo sie Geld reinwerfen können. Nee, da kaufen die Löffel von für die Tobruker, damit die wieder Löffel hat, weil die so erschöpft ist. Also ja. Ja, was meint ihr denn jetzt? Was ist denn der Weg? Was ist denn der Weg daraus? Ja, ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt. Also, ich wundere mich, dass überhaupt einen Ausweg lässt, sozusagen. Die Bedürfnisse schwarzer Menschen kompromiss oder People of Color kompromisslos zentrieren, mehr Geld in Scheißdreck reinpumpen, Schulen vollpumpen mit ihrem Kram. Ja, es hilft ja dem Einzelnen sozusagen nicht bei der Begegnung mit dem Schwarzen seinen Rassismus Es im geht ja Griff hier zu nicht haben. ums Helfen, Mammon. Es Hast du geht nicht ja ums zugehört? Geld verdienen. Es Das ging um den hilft ja dem Ausweg, Einzigen nicht. dass man dann das. Na gut, okay. Ja, stimmt, gut, dass du das Ja, eben, also Der ich kann dich auch nicht Einzelne zählt mehr. nur, wenn er Ist schwarz auch schon ein paar Monate her, aber ich ist. denke mal, die Antwort wird sein, ja, Antirassismus halt, ne? Also was Mammon, nee, Quatsch, was Maas Ja, eben macht auch doch schon Geld, meinte. klar. Ja, genau. Kohle und Macht. Hast schon einiges gekriegt. Ganz verletzte Personen bestrafen dafür, dass die Verletzung aufgezeigt wurde. Und dieser Weg nennt sich Rassismus kritisch denken und leben lernen. Und dieser Weg nennt sich den neuen Menschen schaffen. Diesmal richtig. Sozialismus wurde noch nie richtig probiert. Bitte lesen Sie nicht das Kleingedruckte. Ja, klar. Ihr müsst anders denken lernen, damit ich mich uneingeschränkt wohlfühle. Wie klingt das für dich, Tuboka? Klingt das nach Narzissmus? Ja, sie würde jetzt wahrscheinlich sagen, dass wir uns ja auch so eingerichtet haben, dass wir uns alle uneingeschränkt wohlfühlen, ne? Weil das tun wir ja. Wir fühlen uns ja uneingeschränkt wohl, natürlich, ne? Ist ja klar. Jeder. Ständig. Einfach nur, Naja. wir treffen uns auf der Straße, geben uns High Fives. Ey, du bist weiß, ich bin auch weiß. High Five. Happy Land, Genau. ey. Alle sehen ja so aus wie Happy Land. wir und das ist ja das Ja. einzige Kriterium, was man braucht, Wir um leben glücklich alle in zu der sein. Truman Show, glaubt sie wahrscheinlich. So, alle Weißen haben ihre eigene Truman Show, wo alles nur für sie gemacht wird und Genau. Das hat auch das so eine. Truman-Schlaraffenland, wo die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, Das ja. patriarchalische Schlaraffenland, ne? Das hat sowas Ja. Feministisches auch, ne? Das spielt so ein bisschen ineinander. Daher lasst uns doch gemeinsam ein paar Schritte aus Happy Land heraustreten. Um das zu tun, braucht es einen kritischen Blick in die Vergangenheit und in das Hier. Kritische Blicke brauchen wir. Und jetzt und in uns. Wir müssen verstehen lernen, wie tief Rassismus in unserer Sozialisierung steckt. Wir sollten uns auf die Suche machen nach dem abwertenden, exotisierenden, dämonisierenden und schlichtweg entmenschlichenden Bild auf BIPOC in allen Bereichen Ja. von Gesellschaft, in der Was? Philosophie, in der Müssen Biologie, im wir? Gesundheitssystem, in der Genau. Wenn das da in der wäre. Kunst. Komm, lass sie noch Kunst sagen und ich springe Sie, auf die Bühne und werf die genau. Viva Scheißflasche In um. der Biologie. In der Biologie, genau. Da müssen wir endlich Rücksicht nehmen. Gott verdammt nochmal, warum verhandeln wir überhaupt mit solchen Terroristen? Schmidt hätte einfach gesagt, es geht noch ein, komm. Republikaner. Themen der Werbung, den Schulbüchern, Kinderbüchern, die Entwicklung eines rassismuskritischen, analysierenden Blickes, mit dem wir die Texte und Bilder betrachten und verstehen lernen, wie stark wir durch sie geprägt wurden und übrigens jeden Tag weiterhin geprägt werden. Habt ihr gemerkt, da zittert sogar der Kameramann? Habt ihr eben das Zittern gesehen von der Kamera? Oha, wir werden alle geprägt, ja. Ja, was ist Antirassismus? Antirassismus ist alles rassistisch nennen, solange bis man, was man nicht kontrolliert, solange bis man es kontrolliert. Das ist Antirassismus. Und das fordern wir jetzt hier wieder. Ein nächster Schritt kann sein, Othering kennenzulernen. Othering heißt auf Deutsch anderen oder zum anderen machen. Es ist eine rassistische Praxis, die Menschen auf der einen Seite in so eine vermeintlich unsichtbare, individualisierte, zugleich sehr machtvolle Norm und die sichtbaren, dämonisierten, exotisierten, stereotypisierten anderen teilt. Klassisches Beispiel aus den Workshops wäre. Zum Beispiel diese Fragilisierten da irgendwo, ne? Weil sie so fragil sind und nicht individuell, Sowas zum Beispiel, so also die Vorurteile, dass die alle fragil sind und im Happy Land wohnen oder so, solche Vorurteile. Ja, mir fällt da wieder die Feministin ein, die Wäre. Bourgeois mit ihren, die Frauen sind anders oder zweite Geschlecht oder irgend so Quatsch. Ja, genau, ja. Männer sind die Norm und Frauen sind die Abweichung Genau. von der Norm, ja. Die Aufforderung einer Erzieherin beim Zeichnen nun den hautfarbenen Stift zu nehmen. Ja, das macht den ganzen Unterschied, ne? Das macht den ganzen Unterschied. Oder auch die immer wieder fast schon zwanghaft gestellte Frage Gibt nach in den Afrika Wurzeln. eigentlich keine Buntstifte? Und sagen die nicht vielleicht auch zu irgendeinem von den Stiften Hautfarbe? Ja, wahrscheinlich. Kann mal jemand was recherchieren? Ich... Es gab ja auch mal dieses Ding, wo sie sich darüber aufgeregt haben, über die Pflaster, ne? Also Ja, diese die Pflaster. Wundschnellverbände, wie es in Wahrheit Die Pflaster heißt. und die Kameras und was nicht Ja. noch alles rassistisch ist. Dass die im Supermarkt halt nicht diesen Hautton alle führen. Und ja, also ich gehe da schon mal von aus, dass es in Ländern, wo die Mehrheit der Leute dunklere Haut haben, dass es da auch dunklere Wundschnellverbände gibt. Ja, also das wird sicherlich so sein. Aber das ist einfach nur eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und selbst wenn man das dann besser sehen kann, dass da irgendwo was klebt, ist das auch nicht unterdrückend oder so. Und wenn wir weißer sind, warum ist Hautfarbe dann nicht weiß? Wegen der Schatten. Fragilität. Oh, ja. Die brechen zu leicht ab, die Stifte, meinst du, die Weißen? Weiß ich nicht. Lass Weiß mal ich lieber so, nicht. sonst sagen die hinterher noch Schweinchen rosa oder so. Ja. Immer wieder fast schon zwanghaft gestellte Frage nach den Wurzeln, um nur zwei Beispiele zu nennen. Zwanghaft gestellt. Ja, die Leute interessiert das halt, weil die Leute wissen zum Beispiel auch, dass Afrika ein ziemlich großer Kontingent ist, Kontinent ist, und die wissen deswegen, dass nur weil du eine dunkle Haut hast, sie halt nicht wissen, wo du denn da oder wo deine Vorfahren daher stammen und dass das vielleicht schon Unterschied macht und dass die Leute nicht alle ne, die gleiche Kulturen haben. Da gibt es christliche Länder, gibt es muslimische Länder oder so. Na, und da wollen die dann vielleicht das ein bisschen besser einordnen oder so. Aber nee, das ist natürlich eine böse Frage, ja. Dass die Leute das Und annehmen, dass es eventuell einen Unterschied macht und nicht einfach nur sehen, oh, okay, die Dame hat eine dunkle Haut, damit ist alles geklärt. Ich brauche sie nichts weiter fragen. Ich weiß genau, was sie für eine Person ist, ja. zumal, also wenn ich das kenne, manchmal kommt man ja irgendwo im Urlaub oder so, ist man unterwegs, dann kommt man in eine Gastwirtschaft, die ist eigentlich voll, aber da sind noch zwei Plätze an dem einen Tisch und dann fragen die Leute, der Wirt fragt, ob man sich dazusetzen kann, setzt man sich dazu. Weißt, was ist die unter den ersten drei Fragen, die da gestellt wird von einer der beiden Parteien? Wo kommen Sie denn so her? Ja, es ist völlig normal. Nur wenn man alles halt als Rassismus Geradezu sieht, zwanghaft ist dann das. muss man halt mit dem Rassismus, Antirassismus-Hammer so lange draufhauen, bis der Nagel im Balken ist. Ja, geradezu zwanghaft. Ja, weil zwanghaft, weil das halt neben dem Wetter einer von den einfachsten Konversationsstartern ist. Man ist ja auch gerade in der Situation, die ich eben beschrieben habe, will man vielleicht gar nicht ein längeres Gespräch mit diesen Leuten führen. Deswegen macht man kurzen Smalltalk. Ja, ich komme aus, was weiß ich woher, und ich war heute da oben am Großglockner, da war es sehr schön, war sonnig. Ach ja, schön, da waren wir letzte Woche. Ja, guten Appetit noch. Punkt. Ja, Das und ist dann eine erzählst du noch, wo sie Kultur, hingehen als nächstes. das ist eine Kulturtechnik, die du offensichtlich nicht einordnen kannst. Was bist du nochmal? Genau, Kommunikation und Trainer und sowas. Okay, dann vielleicht nochmal Stunden nehmen oder so. Fragilitätsfeststeller ist sie. Ja, aber es ist alles so lächerlich. Ich Was meine, wir tun können, ist unsere diese Sprache zu beleuchten. Leute überleben keine 2 Sekunden Debatte mit einem Kritiker. Und deswegen Die gibt es ja auch laufen wir nicht. Es seit gibt nur fragile. 2014 diesen Leuten Es hinterher gibt nur und fragile können uns über sie Menschen. lustig machen und so, aber wir kriegen nie die Chance. Vorhin hat jemand, ich glaube, der Nett hat vorgeschlagen, irgendwie für mich einen Sprecherplatz auf der Republika zu crowdfunden. Das möchte ich nicht, aber ich würde Wieso echt gerne mal Crowdfunding? Das irgendwie. kostet. Na gut, Ja, du man musst könnte halt so ein durchkönnen. Man könnte halt, Sponsor-Ding, wenn ja. man genug Spenden hätte, könnte man einen kaufen. Ja, das Das wäre stimmt, ja. schon, wahrscheinlich auch der einzige Weg, wie wir da hinkommen würden. Aber jetzt bin ich abgekommen. Warte mal, was wollte ich sagen? Ah. Ja, aber ja, genau, also es spricht ja niemand mit uns und es stellt sich auch niemand der offenen Debatte, egal wo, es stellt sich niemand der Judith, es stellt sich niemand der Frau Schneider, es stellt sich niemand dem Donald von, so keiner von diesen Leuten stellt sich einer richtig harten Debatte. Und wenn es mal sowas Ähnliches gibt, ich erinnere an diese Hart aber Fair-Sendung mit der Tomalla und so, da ist das Geschrei hinterher groß. Es wird nie diskutiert, es wird immer nur gepredigt. Man redet was von Diskurs und Gesellschaft und bla, befindet sich aber im obersten Stockwerk des Elfenbeinturms und guckt auf die Leute runter und sagt, ja, guck mal, da müssen wir echt was machen. Und das ist die große Krux von diesem ganzen Scheißdreck. Und ich verstehe bis heute auch nicht, warum das so eine Standhaftigkeit hat. Dass es einfach nicht großartig auffällt den Leuten, dass diese Leute einfach nur mit Wasser kochen und der Kaiser nackt ist. Nur zwei Beispiele zu nennen. Was wir tun können, ist unsere Sprache zu beleuchten. Und zwar bitte nicht auf dieser oft frustrierten und manchmal sogar beleidigten Suche nach dem, was wir noch sagen dürfen, sondern unter der Fragestellung, was wir sagen wollen und vor allem, wofür wir Verantwortung übernehmen können. Ja, Was wir noch sagen wollen dürfen. Wilson, ich will, dass du wirklich glaubst, dass ich dir vier Finger zeige. Ja. Nicht, dass du das nur sagst. Ich will, dass du das wirklich glaubst. Boah, ist das perfide. Damit wir mehr und mehr verstehen, wie dieser sprachliche Dualismus, der zur Zeit der Aufklärung begann und Menschen bis heute in einer sprachlichen Gegensätzlichkeit der Zivilisierten einerseits, der. Ja, da ist die Aufklärung schuld, ne? Das haben wir jetzt gerade auch Was? gehört. Ja, Was? die Das Einheit ist Wort in allem. Barbaren ist altgriechisch und bedeutet nicht Griechen. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Das ist Quatsch, dass das mit der Aufklärung ist eine schöne Legende. Das ist diese gleiche Nummer wie die islamischen Staaten waren ein Paradies für Homosexuelle, bevor die Kolonisten gekommen sind. Das sind nur Märchen, die ihr erzählt. Nichts davon fußt in der Realität. Ihr sucht euch Sachen raus, ihr behauptet die, als wäre es ein Bibelvers. Und die Leute sollen es fressen. Ja, Es stimmt einfach nicht, was sie da und sagen. wie üblich in diesem marxistischen Diskurs von den Leuten, es ist halt dieses Ding, dass die Aufklärung und irgendwie fair sein zu den Leuten oder so alles böse ist. Wir sollen nicht fair sein, wir sollen nicht aufgeklärt sein, wir sollen die Fresse halten und glauben und Macht geben. Ja, fair nur zu Gruppen oder so. Vielen Dank für den Kommentar, Felice Kittel. Lol, ergebnisoffener Dialog mit Kritikern. Als ob, runter von meinem Grundstück. Genau so sieht's aus. Aber Barne. Barne wollen sie alle gern haben von uns. Am besten vom Steuergeld. Sie macht ja gerade die Gänsefüßchen an die 23. Wäre auf jeden Fall ein guter Thumbnail wahrscheinlich. Der Unzivilisierten andererseits, der Modernen, der Veralteten, der Gesellschaft, dem Stamm, dem Bürgermeister, dem Häuptling gefangen hält. Ich habe noch eine Anekdote für euch. Oh. Ja, dann erklär Vor mir ein doch paar mal, Jahren. was haben denn, wenn das alles nur an uns liegt, Anekdotische Evidenz. wenn das alles nur an uns liegt, dass das so scheiße läuft in Afrika, was habt ihr gemacht zwischen Alexander dem Großen und dem Beginn der Kolonisation? Was genau habt ihr in Party. der Zeit dort Und gemacht? dum dum Würde ich dum gerne dum wissen, wenn dum. das alles an den Weißen liegt, dass das da so schlecht läuft. Warum ist in den knapp 2000 Jahren, die ich gerade umrissen habe, nichts passiert in Afrika? Als da noch keine weißen, bösen Weißen waren. Ich verstehe es nicht, Tupoka. Ich verstehe es nicht. Und das wirst du mir jetzt auch wieder als Rassismus auslegen, aber ich möchte es erklärt haben. Ich möchte, ja, ich bin Aufklärung und so, es tut mir leid, Tupoka. Aber Muss ich ich würde Thomas das Sowell gerne lesen, mal glaube ich. wissen, was in den 2000 Jahren gelaufen ist. Ja, es gibt auch unterschiedliche Voraussetzungen. Ich habe das mal bei Thomas Sowell gesehen, dass er zum Beispiel von unterschiedlichen Voraussetzungen in Afrika berichtet, dass eben zum Beispiel die Küsten ganz anders gestaltet sind und man da nicht so ohne weiteres irgendwie Häfen anlegen kann, weil da eben häufig Steilküsten sind und so weiter. Man hat nur wenige Plätze, wo man irgendwie einen guten Hafen anlegen kann. Das sind strukturelle Nachteile von Afrika. Ob die sich dann irgendwie so auswirken müssen, wie sie sich ausgewirkt haben, nämlich dass eben ziemlich wenig passiert ist. Weiß ich nicht, ne? Deutschland hat Aber jetzt man auch kann das nicht schon so analysieren, irgendwie, viele ne? Häfen zum Beispiel. Ne? Bitte? Also Deutschland hat jetzt auch nicht so viele Häfen. Ja, aber Europa natürlich, ne? Oder Ja, Amerika auch, gut. ne? Im Verhältnis. So, ja, es ist auch nur ein Beispiel. Das habe ich, wie gesagt, von Thomas Sowell, der hat sich da ausgelassen und verschiedene solche Sachen genannt. Und dem würde ich zu dem Thema auch nicht gerne nur Nachteile aufteilen. Das wäre ja interessant. Kannst du mal gucken, wenn du das findest, kannst du mir mal gerne schicken. Dann waren mein Mann und ich eingeladen zur Hochzeit meines jüngeren Bruders in Südtansania. Und wenn ich hier davon erzählt habe, kamen ziemlich absurde Fragen. So, wie viele Frauen heiratet der denn? Was für Stammesrituale werden denn da gemacht? Und dann denke ich an diese Hochzeit. Es war eine Großstadt in Südtansania namens Mbeya. Die Hochzeit ging 5 Tage, 800 geladene Gäste. Es gab ein fantastisches Buffet. 5 Tage, ein für jede Frau, oder wie? Schrecklich. So ein Gefühl. Ja, gut, in Tansania ist die Nachfrage nicht so falsch, weil mit Sansibar, der großen Insel, da eine große islamische Enklave ist. Kann man schon mal nachfragen, ist na gut. Und das ist, ich meine, wie sind denn die Bilder von Afrikanern über Europa geprägt? Sind die am Ende vielleicht durch Klischees geprägt? Ist es vielleicht menschlich, halt Dinge, über die man nichts weiß, über Klischees zu beurteilen, die im eigenen Kulturraum über diese Orte oder diese Dinge kursieren? Ist das nicht vielleicht überall auf der Welt so? Ja. Hast du nicht bei den Deutschen einfach nur jemanden gefunden, der sich dank Schuldkomplex dafür, der dich dank Schuldkomplex dafür bezahlt, dass du ihm das nochmal erklärst? Es gab DJs und DJs. Den größten Stress, den mein Mann und ich dort hatten, war, dass wir uns underdressed gefühlt haben. Es gab ein ReporterInnen-Team, was live gestreamt hat an die verschiedenen Standorte. Es gab Drohnen, die das Ganze gefilmt haben. Ja, das ist aber ganz lustig eigentlich auch, weil mein Kumpel, der fährt ja auch nach Tansania. Der erzählt mir meist von Menschen, die dort in einfachen Verhältnissen leben, die meisten ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Ja, Tansania eine Oberschicht, ne? Also da scheint schon also auch Kohle dahinter zu sein, weil das klingt nicht nach dem Leben. Und mein Kumpel war sogar schon in Mbeya, in der Stadt, von der sie erzählt hat. Also das ist auf jeden Fall gehobene Schicht, wenn du dir ein mehrtägiges Fest mit 800 Leuten und so einem Förderfanz leisten kannst. Lebst du da nicht in der Arbeiter- oder sogar in der Mittelschicht, glaube ich. Ja, also ja, das ist halt natürlich jetzt ein tolles Beispiel, weil das ja auch alle abbildet. Gerade in Afrika ist ja die wohlhabende Schicht mit Geld echt so breit gesät, ja, und repräsentiert so viel von der Gesellschaft. An die Hochzeit von meinem weißen deutschen Cousin in Bielefeld. Und da war ein Baumstamm und eine Säge. Und dann wurde irgendwie an diesem Baumstamm rumoperiert. Und wisst ihr, Aber ich darf nicht nach Stammesritualen fragen. Sie darf sich aber über die örtlichen Bräuche so lange lustig machen, wie sie möchte. Ich finde Hochzeiten grauenhaft. Ich finde deutsche Hochzeitsbräuche grauenhaft. Es ist langweilig und meist doof und die Leute sind nach 2 Stunden besoffen. Aber es steht jedem frei, seine Hochzeit so zu feiern, wie er will. Gleich kommt noch die Sache, dass das Essen nur mit Salz und Pfeffer gewürzt war. Ich warte nur drauf. Wie kommt das denn jetzt? Kommt das, was ich in Bielefeld erlebt habe, viel näher an ein Stammesritual heran, als alles, was ich in Tansania erlebt habe. Da gibt es Applaus jetzt. Als in Bielefeld. Schöne anekdotische Evidenz. Ja, aber wirklich. Der Dan hat den Vogel abgeschossen. Das ist ein Baumstammesritual halt, ne? In Bielefeld. Das ist ein reingeschnittener Applaus. Und vielleicht im Vergleich war es einfach so, dass ihr Bruder in Bielefeld halt einfach auch nicht die Möglichkeiten hatte. Hast du da gerade irgendwie jemanden, der nicht so viel Geld hat, geschämt dafür, dass er nur einen Holzstamm hatte und keine DJs und DJs und kein Reporter in Team, das alles live gestreamt hat? Machst du dich gerade einfach lustig über Leute, weil das hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun, was du vorgetragen hast? Außer, dass du dich halt jetzt als das entlarvst, was du bist, nämlich immer mit einem üblen Doppeldenk. Das sind wahrscheinlich irgendwelche korrupten Politiker, die sie da kennt. Oder so. Ja, oder wegen ihrer Connection. Weil die so viel Geld haben. So. Ja. Und die Dame hier ganz links, die guckt so selig, weil sie weiß, sie hat schon beide Bücher gekauft. Sie hat ihren Groschen geleistet. Nächste Woche kommt zu Topoka zu ihr in den Betrieb und brieft die Angestellten. Aber wir alle wissen, es scheint so, als ob bestimmte Begrifflichkeiten in bestimmte Kontexte gehören, und das gilt es zu hinterfragen. Wir müssen verstehen, was Fremd- und was Selbstbezeichnungen sind und dass Sprache eben Wirklichkeit produziert. Und Wirklichkeit wiederum Sprache. Und dass Sprache Macht ist. Und Macht Sprache. Was? Ja, und wir haben das zu kontrollieren, weil wir geben uns ja die Macht. Das macht auch noch ein bisschen mehr ist als Sprache. Macht dann auch von Geld ausgehen und so. Also meine Güte. Ja, aber da die Sprache ja sowieso umkämpft ist, ist ja schon sowieso ein Kulturkriegsschockplatz auch. Kann man da ruhig noch mit reinhängen. Warum nicht? Erzervo fragt oder sagt, dass ihr kleiner Bruder ihre eigenen Workshops dann für Afrikaner macht. Das stelle ich mir auch sehr lustig vor. Deine Vorurteile gegen Weiße, Mann. Wir sind nicht mehr als Blackness. Hör auf, die Leute im Zungu zu nennen. Frag sie nicht, wo sie herkommen. Das ist. Hier hast du eine Säge, da ist ein Baumstamm. Und wenn er sagt, Kasse brauchst du, dann lach nicht. Oh Mann. Es zu verstehen, wie stark Weißsein als unsichtbare Macht und überall und eigentlich zu jedem Zeitpunkt wirkmächtig ist. Und dass die Unsichtbarkeit von Weißsein und das noch nicht mal benennen müssen und nicht wahrnehmen müssen von Weißsein. Weißsein ist ein Kraftfeld, das uns umgibt, die alles zusammenhält. Ja, schon klar. Eine unsichtbare Macht, die Weisheit. Was gucke ich hier eigentlich? Ist das eine versteckte Kamera? Macht dir gleich das Licht an und sagt, aha, das war gar kein, das hat eine KI gemacht. So einen Unsinn kann sich ja keiner ausdenken. Das hat ein KI gemacht. Unsichtbare Macht der Weisheit. Das ist eine antijüdische Verschwörungstheorie. Ja, habe ich auch schön langsam. Es wird immer schlimmer mit der. Das ist keine KI, das ist ein KI. Was heißt das? Kulturmarxismus. Ah, ich bin so fantasielos heute. Sag doch nicht diesen rechten Kampfbegriff. Psst. Ja, das hier geht übrigens nicht als Doc-Whistle durch, sondern eher so als Doc-Konzert oder so. Die ganze Republika-Veranstaltung. Doc-Hauke. Doc-Gong. In sich selbst ein Privileg ist. Was wir tun können, ist zu lernen, was die Kehrseite von Privilegien ist, nämlich Mikro- oder Makroaggressionen. Was wir tun können, ist uns zu trauen, scheinbar harmlose und... Ja, Luke, die dunkle Seite der Privilegien sind die Mikro- und Makroaggressionen. Komm auf die dunkle Seite und streck mich nieder mit all deinen Privilegien. Dann wird dein Weg zur wunken Seite vollendet. Ich hätte jetzt vermutet, dass mit Makro tatsächlich was... gemeint ist, was richtig ist, weil Mikro sind ja nicht so. Aber das haben wir nicht vermuten. Erschöpfung und Wut. Die dunkle Seite der Macht, die sind Mythen, nicht die Nebengebende, die darfst. Topoka und jetzt Bücher, du lesen musst. Ja, schon klar. Und oft auch sehr liebgewonnene Traditionen zu hinterfragen. Ein Wort zum Thema Unsicherheit. Es mag sein, dass einige von euch jetzt enttäuscht sind, weil sie klare Rezepte und Anleitungen erwartet haben. Nee, ist enttäuscht. Die billigsten. Wir kennen deine Masche. Wir kennen deine Masche. Boah, mach dir keine Sorgen. Schlecht, du enttäuschst uns nicht. Okay, ist mir schlecht. Ähnlich wie ein Mann in unserem Workshop letztens, der ganz wütend sagte, ich will jetzt sofort eine Liste mit allen Begriffen, die man sagen darf. Und die soll dann 100 Jahre gelten. Und ich verstehe ihn, oder zumindest verstehe ich das Bedürfnis. Es knüpft an eine generelle große Verunsicherung rund um das Thema. Oh, es ist schön, wenn man ab und zu ein bisschen rumschrauben kann an der Sprache. Ne? Unsicherung. Und das ein bisschen was verändert und die anderen sich bemühen müssen. Oder so ist geiler, ne? Was der Typ will. Er kann doch einfach zur Scheune gehen und gucken, was da dran steht. Ja, stimmt. Ja, ich meine, wir waren halt schon immer im Krieg mit Ozeanien. Also. Man muss ein bisschen suchen an der Scheune, bis du das Richtige findest. Und dieses vulgäre Freiheitsbewusstsein ist eigentlich ein vulgäres Sklavereibewusstsein. An. Menschen wollen Klarheit und Eindeutigkeit, gerade in Zeiten wie diesen. Aber wir müssen uns damit abfinden, dass es auf komplexe Fragen keine einfachen Antworten geben kann. Aber vielleicht können wir mehr. Eine komplexe Frage ist die Möbiusschleife in der Mathematik oder sowas. Vielleicht nicht euer schaffen wir es da. Aber das ist ein gutes Bild, weil genau das will sie ja. Ein ewiges Möbiusband der Vorwürfe und Workshops. Ja. Dass ihr weiter bis ans Lebensende ein gutes Auskommen und Podien auf der Republika verschafft. Ja, nur das komplex, das ist ja auch so ein bisschen immer so, man versteckt sich hinter der Komplexität, was ist dann so kompliziert oder so. Ja, und das ist eben nicht immer so kompliziert, ne? Glaube ich schon, dass das häufig nur vorgeschoben ist oder die Leute es nicht durchschauen anders. Rassismus or don't, there is no try. Eine Freude und sogar Motivation zu entwickeln, an diesen komplexen Antworten mitzuwirken. Ein Schwerpunkt darin ist, dass wir beginnen müssen zu sprechen. Mit der Partnerin, den Vorgesetzten, Lehrpersonal der Schule, Patenonkel, reden, lernen über Rassismus. Diesen rassismuskritischen Gesprächsmuskel zu trainieren. Ja, vielleicht manchmal unbeholfen. Wir werden rassismuskritischer Schließmuskel lieber. Also. Unsicher, aber auch fehlerfreudig und mutig. Und ja, das Thema ist und bleibt emotional für uns alle. Aber für die einen ist es ein spannendes Thema und für die anderen ist es das Überleben. Thema, und eben nicht frei. Wenn man das wegkriegen will, ne? Es ist das Überleben. Das Überleben steht auf dem Spiel. Man muss nicht den Gesprächsmuskel trainieren, im Gegenteil. Da muss man einfach mal die Fresse halten und so tun, als wenn es das nicht gäbe. Wenn ihn zumindest übernehmen, wie die Leute Leuten begegnet, meine Güte. Wenn ihnen jemand die falschen Fragen stellt und so, das ist das Überleben der Leute, steht auf dem Spiel. Ist dann sofort mit ihnen so einem Ding konfrontiert oder was nur, weil mal fragst, wo der herkommt. Und das ist jetzt aber nicht in Ordnung von dir. Das ist doch Blödsinn, sowas. Freiwillig. Schwarze Menschen, People of Color, indigene Menschen setzen sich mit Rassismus auseinander, weil wir es müssen. Wir, schwarze Menschen, People of Color, wir können, wir haben, wir werden weiterhin gegen Rassismus kämpfen und schreiben und arbeiten. Und tanzen und singen, klar, bitte. Und erklären und diskutieren und uns verbünden und uns wissenschaftlich auseinandersetzen, Workshops geben, rechtlich vorgehen. Ja, aber hört doch mal mit den Vorgehen auf. Rechtlich vorgehen, ja. Hallo Frau Attermann. Ja. Ja, Calling ja. Gefährder Attermann. Und, dann und wenn man einen Zugewinn sieht an Macht oder Einfluss, jedenfalls, den sie auch beim Staat doch haben und so mit ihren komischen Beauftragten da und so weiter, dann ist eigentlich gerade ein ziemlich guter Punkt erreicht. Ne? Jetzt eigentlich in Wirklichkeit jetzt wenig zu meckern. Aber gut, das ist ja auch traurig und alles wütend. Schweigen und bewusst ignorieren. Und wir werden Angst haben und Unsicherheiten spüren und ohne. Doch, du wirst Angst haben. Ohnmächtig sein und wütend werden und Orte der Heilung suchen, um uns und unsere Kinder zu stärken und zu empowern. Und das tun wir, weil wir eben nicht... Nee, du stärkst das, was wir vorhin schon hatten. Du stärkst dein Kind nicht damit, wenn du ihm sagst, warte darauf, bis die Mächtigen kommen und deine Probleme für dich lösen. Das ist kein Stärken. Ja, und ich mache mir halt auch Sorgen, dass du die andere Seite auch wütend macht, ne? Weil bevor man wütend wird, oder wenn man wütend wird, dann sollte man überlegen, ob die Vorwürfe berechtigt sind. Ja, ist ja Kapital für sie. Da kann sie ja wieder Fragilität rufen und sagen, ihr braucht mehr kritisch sein. Das war ja gerade das, was sie... Ja, das hat ja kein gutes Ende, sowas. Ach, sag bloß. Voraussichtlich, sag ich mal. Ja. Nicht die Wahl haben, ob wir uns mit Rassismus auseinandersetzen wollen oder nicht. Weil wir in eine Welt geboren wurden, die uns diesbezüglich keine Wahl gelassen hat. Haben Sie Hoffnung, Frau Ogette? Ist es nach dem Mord an George Floyd besser geworden, Frau Ogette, was Rassismus betrifft? Hat sich etwas verändert, Frau Ogette? Ja, die doofen Leute fragen auch bestimmt immer nach, kann ich mir gut vorstellen. Ja, es ist natürlich nie kein bisschen besser geworden, weil die das ja ausgeschlachtet haben, das Thema. Und sich daran bereichert haben. Und ja, das, und das ihre gesellschaftsspaltende Scheiße benutzt haben, überall im Westen. Ganz ehrlich, es scheint ein bisschen viel verlangt, weißen Menschen Rassismus zu erklären. Sie auf diese Auseinandersetzung einzuladen. Educate yourself, Shitlord. Ja, wir, alle, wir haben das Band schon 100 Mal gehört. Es ist immer die gleiche Ansage drauf. Oh Mann. Emotionale Aufruhr zu begleiten, ihnen gut zuzureden, ihnen Impulse und Tipps zu geben, den Abwehrmechanismen standzuhalten und dabei immer und immer wieder die eigene Menschlichkeit zu verhandeln. Aber am Ende... Gott, ja, sicher. Eine ja, Menschlichkeit. Klar. Jeden Tag musst du hier um 30 Silberlinge die eigene Menschlichkeit im Pfund davon verkaufen. Ja, klar. Damit ist es so lächerlich. Und gleichzeitig sprechen sie einem weißen Obdachlosen irgendwie noch Privilegien zu und sagen, der steht aber irgendwie in der Hierarchie von denen, denen geholfen werden muss, weit unter mir, weil ich habe eine Hautfarbe und der nicht. Es ist alles so krank. Noch mit einem guten Gefühl raussenden, Hoffnung machen, positiv in die Zukunft zu blicken. Daher möchte ich diese Frage heute umdrehen und zurückgeben. Was hat sich bei euch, liebe weiße Menschen in diesem Raum, in Bezug auf Rassismus verändert seit dem Mord an George Floyd? Was habt ihr gelernt? Was verlernt? Welche Gespräche habt ihr geführt? Welche Denken? Der Hall, der Kirchenhall jetzt im Sound ist. War das die ganze Zeit schon so? Der gehört dazu, ja. Das war das ja kein... Mir ist aufgefallen. Das ist ja wirklich optimal. Was habt ihr dazu gelernt? Ja, ich habe dazu gelernt, dass ihr über Leichen geht. Was habe ich dazu gelernt? Euch instrumentalisieren lasst von irgendwelchen Leuten, die die Gesellschaft umschmeißen wollen. Und, ich habe gelernt, dass man Weißen auf jeden Fall raten muss, sich emotional von niemandem erpressen zu lassen, der mit solchen Sachen kommt. Und einfach nicht mehr hinzuhören. Denkmuster dekonstruiert. Und was habt ihr neu begonnen? Was hat jede und jeder von euch im Alltag getan, damit Rassismus in eurem Alltag weniger wird? Das geht gar nichts an. Vor einigen Tagen oder vor einigen Jahren dachte ich noch naiv, wie ich sehe, dass es reicht. Ja, da habe ich sogar eine Idee. Man müsste ja dann alle dunkelhäutigen Menschen einfach aus seinem Leben verbannen, oder? Dann ist man auch nicht mehr so fragil und nervt die nicht mehr und die nerven einen auch nicht. Das wäre auch die perfekte Lösung, oder? Aber es gibt halt auch wieder, da steht wieder der Elefant im Raum. Woher kommt denn dieser Zuwachs zum Beispiel momentan bei der AfD? Woher kommt denn die immer ablehnendere Haltung gegen Masseneinwanderung in der Bevölkerung, Frau Ogette? Was ist denn mit den Dingen, die BIPOC falsch gemacht haben in Deutschland und die jetzt allen BIPOC auf die Füße fallen nach und nach, weil ihr euch auch weigert, über das Thema zu sprechen, weil das aus eurer Sicht gleich wieder Rassismus ist. Es ist eine fucking Kafka-Falle und Deutschland sitzt da drin. Ja, sie glauben halt, sie können Bühne und Diskurs und so weiter verweigern. Das, ja, ja, beherrschen. Diskurs. Sie haben eine Hegemonie über solche Orte und solche Das stimmt Diskurs natürlich auch. Im Endeffekt. Ja, das stimmt natürlich auch. Die anderen können zwar unter sich diskutieren und so, aber da stellt sich selten mal jemand zur Rede, ja. Und selbst das unter sich diskutieren, da wird den Leuten ja noch, werden den Leuten noch Kanäle gesperrt und Strikes verpasst und Massenmeldungen und was weiß ich. Ja, und das ist überhaupt eine ganz komische Einstellung, dass man irgendwie ohne Reflexion irgendwie zur Wahrheit finden könnte, sozusagen. Ne? Und ohne Objektivität. Ja, und, aber wie gesagt, mit vorsätzlicher Subjektivität zur Wahrheit finden. Wie soll das funktionieren? Eben da, wo du halt die Aufklärung ablehnst, da, wo du die Philosophen ablehnst, da, wo du 2000, 3000, 4000 Jahre europäische Kultur ablehnst, da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, muss wenn du nicht nach unseren Regeln einen Diskurs führen willst, dann kannst du den hier nicht führen und hoffen, keinen Widerstand zu finden. Und dann sagen, nee, ihr Weißen, ihr habt das alle jahrhundertelang falsch gemacht und ich, die Tuboka, die zeigt euch jetzt mal, wo es lang geht. Zusammen mit meinen Freunden Jasmina und Sibyl und Hengami und Mohammed Amjahid und wie sie alle heißen. Wir sind diejenigen, die euch jetzt zeigen, wie ihr denken müsst, weil wir ersetzen Schopenhauer. Wir ersetzen Nietzsche und was weiß ich wen. Ja, wir müssen es alles entlernen, oder wie sie da gesagt haben, unlearning, ne? Hieß es mal. bei einem bestimmten Thema. Ja, das glaube ich, wünschen die sich, dass man das alles vergisst oder so. Was machen wir denn mit denen, die das nicht vergessen wollen, Frau Oget? They go to Gulag, oder was? Ich meine, es ist das gute Recht eines Menschen zu sagen, ich möchte mit, was weiß ich, Iren nichts zu tun haben. Iren halte ich für schlechte Menschen. Ich habe da einiges gelesen. Ich möchte keine Iren um mich rum und ich werde auch andere Leute vor Iren warnen. Warum soll man ihm das verbieten können? Warum soll man ihm das abtrainieren können? Ist er ein Hund? Ja, Was man ist darf mit sowas jemandem, nicht öffentlich der Igel aufs behaupten oder Maul so, aber. bekommen hat Oder. oder mit Messer niedergestochen worden ist? Warum soll der nicht eine ablehnende Haltung gegen die Ethnie haben, die ihn niedergestochen hat? Warum soll er das verlernen? Das ist ein Angstreflex. Das ist ganz normal. Das ist menschlich. Das ist Stammhirn. Tupoga, ihr denkt nie den Menschen mit. Das ist euer Problem. Der Mensch ist so, wie er ist. Und der ist nicht, ihr könnt ihn nicht programmieren. Ja, wir haben einen neuen Code geschrieben. Update spielen wir morgen ein, dann ist er nicht mehr rassistisch. Das ist dein fucking Traum. Aber das ist halt ein Fiebertraum. Das hat Lenin auch gedacht. Mao hat das gedacht. Pol Pot hat das gedacht. Wir müssen nur die Software ändern. Dauert ein bisschen. Ja, es wird auch Opfer geben. Es kann geschossen werden. Aber dann wird's super. Dann haben wir Utopia. Reicht Happy Land zu erkennen und zu verstehen, dass man dann nicht mehr zurück kann, nicht wieder in das kollektive Schweigen und Ignorieren verfallen kann. Ich lag falsch, so falsch. Man muss es immer und immer wieder tun, weil das größte Privileg, was weiße Menschen, also Muss viele von euch, liebe, ich sage jetzt hoffnungsvoll, Verbündete gegen Rassismus heute und hier mitgegeben hat, ist die Wahl, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Die Wahl, morgen aufzustehen und nicht über Rassismus nachdenken zu müssen. Die Wahl, nach der Zeit von offiziellem Engagement und Gesichtszeigens gegen Rassismus eine Auszeit zu nehmen, sich auszuruhen, sich nicht bereit machen zu müssen für den Tag, nicht diese unsichtbare Rüstung anzuziehen, die viele von uns Nein, tragen. nein, das muss ja kein Weißer. Kein Weißer muss eine Maske aufziehen oder sowas. Kein Weißer hat morgens irgendwie keinen Bock zur Arbeit zu gehen, weil er da gemobbt wird oder irgendwas. Kein Weißer hat all diese Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten haben ausnahmslos Schwarze. Und wenn ein Weißer doch mal sowas hat, dann ist es lange nicht so schlimm wie für Menschen mit mehr Pigment in der Haut. Aus irgendeinem verrückten Grund. Gott hat da irgendwas ganz verrückt angelegt. Oder was? Wie viele Schritte muss ich denn noch machen, bis ich in diesem Gebäude, das du da aufbaust, irgendwo auch nur in den ersten Stock komme? Das ist alles morsch, wackelig, das ist wie bei Numerobis. Wenn ich die Treppe raufgehe, fällt dein scheiß Gedankengebäude einfach in sich zusammen. Das ist aber egal, ob du kommst nicht wieder raus. Ja. Kafka, ja, Kafka-Film. Ja. Das ist so. Und jetzt auch mit diesen ganzen Sie sagt ja auch nur, dass du dich engagieren kannst ungesäuselten oder so, aber nicht, dass man da Appellen. rauskommt. Und Ja. diesem ganzen einstudierten, meine lieben Freunde, Römer, Mitbürger. Und vorhin hat sie auch gesagt, und ich glaube, nein, ich weiß. Und das wirklich auch in dieser Sing-Sang-Betonung, also geschrieben. Ja. Wer schreibt denn sowas? Ich glaube, nein, ich weiß. Das ist 100% Performance. Die könnte genauso gut in irgendeiner Kirche stehen. Und gleichzeitig habt ihr einen besonderen Schlüssel in der Hand. Ihr seid es, die Und Rassismus dieser mit Schlüssel dekonstruiert. heißt Jesus. The key Ja, to eins zu success. eins. Einen besonderen Schlüssel in der Hand. Oh Mann. Die Legende von Macht da gerade ein Zelda. White Supremacy-Zeichen, die Ich Dog glaube schon, Whistle. ja. Die macht ein White Supremacy. Guckt ihr es? Ja, genug Private Key. Gebt mir euren Schlüssel. Konstruieren könnt. Und zwar deshalb, weil Rassismus eine weiße Erfindung ist. Nicht von euch persönlich. Dessen bin ich mir sehr bewusst. Was du mein Aber so wie wir in eine Welt Japan-Mädchen! geboren. Holy Und moly, dann sagt ehrlich. sie aber die Kolonisierung. Und dann erkläre ich ihr, dass vor der Kolonisierung die Japaner ihr Land jahrhundertelang abgeschottet haben. weil sie einmal ein paar Missionare reingelassen haben, die bei ihnen für reichlich Unruhe gesorgt haben. Dann haben sie ihr Land einfach wieder zugemacht, bis die Amis sie gezwungen haben, sich zu öffnen für Ausländer. Aber es ist eine weiße Erfindung. Gott, du Gott. Ja, die hatten nicht so Bock auf Christen und Quatsch, ne? Bevor du predigst. Ja. ...wurden, die uns zu negativ Betroffenen von Rassismus gemacht hat, seid ihr in eine Welt geboren, in der ihr von Rassismus als Struktur profitiert und in der somit die Mitverantwortung in euren Händen liegt. Und damit meine ich nicht nur... Ja, es gibt die Rendite jeden Monat. Ne, wir sind mit der Erbsünde geboren und das kann nur durch gottgefälliges Verhalten und regelmäßiges, rechtzeitiges Entrichten des Ablasses geändert werden. Habt ihr es endlich verstanden, liebe Schafe, da im Publikum? Der Rassismus, es liegt in euren Händen, sagt sie, und die Leute fangen an zu klatschen. Also die wollen den Rassismus jetzt erschlagen, oder wie? Ich mir das vorstellen. Warum schnippen die eigentlich nicht? Ich finde das total aggressiv mit dem Geklatsche. Genau, bitte nur Jay's Hands heute. Yay. Das Mitschreien und antirassistisch sein und auf Demos gehen, ist cool, macht das alles. Ich meine aber die Verantwortung, eine ehrliche, selbstreflektierende, selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus zu führen. Rassismus als individuelles, ideologisches, institutionelles, strukturelles und verinnerlichtes System verstehen zu lernen. Und an diese Wahrheit als deinen Propheten und Allah als deinen Gott anzunehmen. Es ist wirklich Brainwash. Ja, MKU die Möglichkeit und die gleichzeitige Verantwortung möchte ich jetzt und hier zu allerletzt appellieren. Trefft diese Wahl. Verbündete im Kampf gegen Rassismus zu sein, so wie ihr sie vielleicht getroffen habt in dem Moment, als ihr euch hier hingesetzt habt, auch morgen. Und übermorgen und übermorgen und den Tag, die Woche, den Monat, das Jahr danach. Immer und immer wieder. Und das Jahr danach und dann in dem Jahr danach auch noch. Und jeden Monat. Also immer wenn ich traurig bin, trinke ich mir einen Korn. Wenn ich dann traurig bin, dann die trinke Kraft ich noch einen Jesu Korn. Gebietet dir. Fahre von mir, White Devil. The power of Oget compels you. Ihr seid auch unsere Eltern. Ihr seid unsere FreundInnen, unsere PartnerInnen, unsere Vorgesetzten, unsere KollegInnen. Und ihr seid die Menschen, denen wir unsere Kinder anvertrauen. Trefft diese Wahl, weil ihr diese Verantwortung spürt und weil ihr sie ernst nehmt. Und trefft sie, weil ihr wisst, dass dieses verdammte Konstrukt Rassismus auch euch einengt. Und trefft sie, weil es ist, wie Dr. Martin Luther King. Ja, Patriarchat ist auch für Männer schlimm, ne? Ja, ja, genau. Aber vor allem die Beschreibung irgendwie schränkt mich eben auf so Rollen ein oder so, habe ich den Eindruck. Überhaupt die King Junior schon sagte. Was? King am Junior? Ende. King Julius Caesar, nee. Martin Luther King Junior, mit dem sie ja nichts gemeinsam hat und dessen. Oh, ich dachte King Julian, die Fuße, Maurice, die Fuße. Ganze Sachen sie da ja auch ablehnen, ne, in diesem kritischen Rassenkram. Das wollen sie alles nicht haben. Die sind ja viel näher dran an Malcolm X und den Leuten als an Martin Luther King. Aber den stellen sie sich natürlich hin, weil der natürlich gute PR hat. Ne? Also. Ja, Gott verbitt, irgendwelche Weißen zu zitieren. Werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Vielen Dank. Ihr seid diejenigen, die wollen, dass die Leute im Bus woanders sitzen und so, damit die nicht so fragil oder was, ich weiß nicht was. Ja, es ist eine Unterstellung, die da wollt das alles, ne? Zurückdrehen und da steht ja auch in euren Büchern drin, dass ihr das ja alles für falsch seht, was da damals passiert ist mit den Änderungen. Na, dass das ja quasi alles nur Lug und Trug ist und quasi nur ein Weg von den Weißen war, sich besser zu fühlen oder so, dass es ja eigentlich überhaupt nichts gebracht hat. Das ist doch eure Sicht auf die hier Civil Rights Bewegung in Amerika. Von eurem kritischen Scheiß. Weil es ja alles nur vertagt und die große Schlacht für den Kommunismus, die brauchen wir ja noch. Und deswegen ist das alles Unfug. Revolution. Ja, aber ne Scheiß, ne? Das ist ja das, was sie sagen in dem kritischen Kram. Ja, aber die Question Session gucken wir uns jetzt nicht noch an. Zehn Das war Minuten. echt schwerer zuzuhören als Strobel und El Hotzo zusammen, sagt Fegel. Und ja, das muss ich aber auch sagen. Das war, glaube ich, eine der härtesten Sachen, die ich bei den Weltraumaffen bisher besprochen habe. In ihrer Niederträchtigkeit, in ihrer Einstudiertheit, in ihrer Leerheit und in den inneren Widersprüchen und nichts ist durchdacht, nichts ist auf einem Fundament aufgebaut. Ja, doch, das Fundament ist Dieser Kulturmarxismus. Schuld, ja. Zählt nicht als Fundament hier. Ist bei uns nicht zugelassen als Fundament. Fundamental ist das. Aber kein Fundament, ja. Ja, jetzt sind fertig mit Ihrem Klassenvortrag. Da kommen jetzt die Leute und sagen, wie Schöne. bist du auf die tollen Ideen gekommen? Mit einem Fantasiebuch. Können wir Ja, das ich nicht lasse mal an mich diese nicht beeindrucken. Plagiatsforscher schicken, wie viel davon wirklich aus Robin DiAngelos Büchern stammt? Ich und ich bewundere dich und liebe deine Arbeit. Oh, Das sind die darf Fragen. ich dich hier kurz Ja, sag ich doch. filandieren? Wie bist du auf die tollen Ideen gekommen? Warum bist du eigentlich so toll? Darf ich deine Füße küssen? Könntest du für mich Rassistin mal sein privat und rassistisch predigen? sozialisiert sein, ja. Dass das so gekoppelt ist an dieses, bin ich ein guter Mensch oder bin ich ein schlechter Mensch? Ja, sie erzählt dieselbe Scheiße nochmal, wie wir sehen. Ja, deswegen, was Ja. glaube ich, und dann versucht zu verstehen, was dieses Feedback dir eigentlich sagen will. Und auch mitzudenken, dass für von Rassismus betroffene Menschen Rassismus anzusprechen total schwer ist Ja. und total viel Kraft. Verarbeiten. Es kann schreien sein, tanzen sein, durch Ja. spazieren gehen, auf den Boxsack hauen, whatever. Wir spielen Tennis, was auch immer, Ja. irgendwas, was. Das ist die Moderation. Du bist so toll. Ja. Ich beneide dich. Ja. Dich Erzähl doch auffrisst. nochmal, wie Ja. toll du Also es wird bist. wie so ein Krebs. Und da denke ich auch an Maya Angelou, die immer sagt, du sollst wütend sein, aber du sollst nicht bitter sein. Und ich will nicht Ja, schaffst du nicht. bitter War der werden und bitterste deswegen lasse ich Vortrag, Wut den jetzt ich je raus. gehört Und das heißt habe. nicht immer Ja, nur irgendwie, ich schlage schlimmer irgendwie als eine drauf rum, ich schlage auch mal auf den Pantomime. Boxsack. Aber man kann Mit wütend, also Campari. Wut transformieren durch Schreiben, durch Sprechen, durch Tanzen, durch Reden halten. Und dass diese Wut kann was. Durch Reden halten, Ja, Schreien und Gesprächsmuskel. Tanzen, hat sie eben Schreien, gesagt. tanzen, Also reden, doch halten. ein Stammesritual oder was? Ich Ja. verstehe es nicht. Gesprächsmuskel trainieren, aber nicht mit dem Denken, denkende Gegner oder Schreien, so. tanzen, reden, halten. Ja, das ist das, was sie heute getan hat. Ja. Oh. Lass sie doch mal ein bisschen Ja, tanzen und noch, das vor kannst du aber Wilhelm. deinem Sohn jetzt nicht sagen, ne? Wenn einer frech zu dem ist, so. So, Er soll das wegfeiern, oder was? verarbeite deine Wut doch einfach durch Schreien, Tanzen, Rede halten, ja. Sondern Schreit Wut schon sowieso da muss erst schweinisch. die Mama kommen, ja. Was ganz Ja. Positives sein. Wut ist Kinder und Jugendliche einsetzt, dass sie so in die Natur kommen und so, eigentlich total schön. Und die haben dem Spiegel ein Interview gegeben und das wurde aber so ganz falsch konstruiert für Social Media. Ich sage, um Klicks zu generieren, aber das ist jetzt nicht die offizielle Dings. Und daraufhin hat M. Pokka eine Hasswelle überrollt und so, ganz schlimm. Und die Leute wollen. Geht es jetzt hier um die Schwarzen, die nicht in den Wald gehen dürfen, oder wie? Die fühlen sich da unsicher, habe ich gelesen. Bilder Ich malen. würde mich in der Savanne bei Das einem Konzept Löwen von auch Safe Spaces unsicher wird ja fühlen. total oft missverstanden. Und Ja. jetzt gerade jüngst an dem Beispiel von Mpoka, das ist so ein Verein, der sich für Oh, schwarze Kinder Alvaro. und Jugendliche einsetzt, dass sie so in die Natur kommen und so, eigentlich total schön. Und die haben dem Spiegel ein Interview gegeben und das wurde aber so ganz falsch konstruiert für Social Media. Ich sage, um Klicks zu generieren, aber das ist jetzt nicht die offizielle Dings. Und daraufhin hat Mpoka eine Hasswelle überrollt und so, ganz schlimm. Und die Leute wollten einfach nicht verstehen, warum es denn Safe Spaces braucht und haben gesagt, das ist umgedrehter Rassismus. Du bist eloquenter, schlauer als ich. Was entgegnest du den Leuten? Was sagt man? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das jetzt die Kommentarsektion unter so einem Video oder was? Das ist nun mal nicht, das Das ist nun mal Wichtige nicht ist jetzt safe. gerade, dass das, was sie da anspricht, ist ja richtig. Die haben halt einen Verein gegründet und wollen dann nur schwarze Leute haben, mit denen sie dann in den Wald So. gehen. Und jetzt ist ihre Antwort halt eben, das ist umgedrehter Rassismus und was ist ihre Antwort darauf? Also wie erklärt man das? Ich würde sagen, es gibt so viele Safer Spaces für weiße Menschen, ohne dass die sich so benennen. Also das halt dein Maul. Also hör auf. Wo gibt es denn bitte irgendwelche Gruppierungen, wo die Leute sagen, hier sind nur weiße Menschen, die sich hier treffen? Okay, die Ortsgruppe Schwabing des Ku Klux Klan, da könnte es Schwierigkeiten geben. Aber sonst hast du sogar ein Recht darauf. Im Osten natürlich, ne? Im Osten, ja klar. Da sagt dir der Fußballverein, wir nehmen dich nicht, weil du schwarz bist. Ja, wahrscheinlich. Ganz sicher wird das passieren. Okay, ja, weil gerade so dunkelhäutige Menschen und Leistungssport, das passt überhaupt nicht zusammen. Ne? Das hat man noch nie irgendwie gesehen, dass das vielleicht irgendwie gut funktioniert. Gerade wenn es um Geschwindigkeit geht und so. Für weiße Personen. Gibt es ja genug, ja, angeblich. Bei mir liegt das ganz gemein. Das ja, und lass mich mal raten, als Beispiel kommt jetzt irgendwie die Parlamente, oder? Kommt das jetzt? Nee, oder weißt du, so Sachen wie Theater oder so, da sehe ich, oder Kulturveranstaltungen, da sehe ich nur weißes Publikum. Ja, frag dich mal. Ich wette sogar, sie wird uns jetzt erzählen in der Politik oder so. Ja, klar. Das System der White Supremacy hat so viele Safer Spaces, wo weiße Menschen permanent untereinander sind und untereinander sein können und so weiter. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel ein Fitnessstudio für Frauen haben. Was ist denn der fucking Umkehrschluss? Muss ich jetzt, als wenn ich einen Verein gründen will, erstmal losgehen und mir ein Lando suchen? Oder ein Token? Oder eine Tupoka? Wenn wir damit ich irgendwie die Quote erfülle oder was? Was ist denn, wenn ich gar keinen finde, der sich auch für Miniatureisenbahnen im Maßstab N interessiert? Ja, sie sagt jetzt gerade, was ist denn mit Fitnessstudio nur für Frauen? Ja, das ist eigentlich auch sexistisch, ja. Das sehe ich schon so. Aber gut, die Leute bieten das halt an und es gibt halt genug Leute, die sagen, ich möchte lieber alleine trainieren und so und dann funktioniert das halt so. Aber wo hast du das denn bitte schön, dass die Leute irgendwie sagen, ich will hier keine Schwarzen hier bei mir haben und deswegen mache ich mir jetzt hier meinen eigenen Raum auf, wo die verboten sind oder so, damit ihr das dann auch irgendwie meint, dass ihr dann braucht. Ja, also was ist das für ein Vergleich? Was soll denn der Schmarrn? Dann irgendwie Männer. Meisten, also vielleicht irritiert es auch Leute, aber eigentlich ist es gesellschaftlich akzeptiert und so ähnlich ist es. Man möchte einfach einen Raum haben für einen Moment, in dem man einfach chillen kann und wo bestimmte Erfahrungen, bestimmte Verletzungen nicht passieren oder zumindest weniger passieren. Ich sage Safer Spaces, weil natürlich auch wir in diesen Community Spaces auch Dinge zu verhandeln haben. In seinem Verein kann ja jeder ausschließen, wen er will. Das ist ja, ne, kannst du einen Männerverein machen, Frauenverein, schwarzen Verein, weißen Verein. Wie du meinst, aber es gibt eben keine, die das denn tun. Das macht bei doch uns keiner. Eigentlich. Ja, eben. Genau. Ja. Ja, sie haben jetzt auch keine Notwendigkeit bisher für gesehen. Ne? Nicht nur, dass sie sich in so großer Zahl auch nicht bewerben, aber es hat eben auch da. Wie gesagt, es schwingt immer dieser Vorwurf mit. Das ist wie bei uns hier am Park, wo dann irgendwie am Eingang steht, wir sollen irgendwie darauf achten, dass LGBT-Menschen irgendwie keine Gewalt abkriegen oder so. Was soll das? Was ist das für ein Vorwurf, dass wir sowas tun würden, dass wir das missachten würden oder sowas? Ne? Oder wirklich selber ausführen würden? Wo kommt dieser Vorwurf her? Also der kommt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich nur aus dem Machtbestreben oder so, der das befördert. Und sie tut jetzt gerade so, ne, dass die Leute mal durchatmen können oder so. Ja. Ey, was ist für eine Anschuldigung? Irgendwie, ja, wir werden hier nur von allen Leuten hier nur untergebuttert und schlecht behandelt und so. Und dann sind wir einmal mal endlich mal wieder unter uns. Ja. Ne, und aber sich dann wundert, wenn die Rechten dann da irgendwie stehen und sagen, ja, alle Leute sollten unter sich sein. So. Das ist das Beste. Hier. Remigration. Ja, das ist ja noch so ein Ding oben drauf, dass man dann irgendwie so mit den deutschen Sachen stehen gelassen wird, sozusagen. Dass sie kein Reggae mehr hören, was weiß ich. Das ist so. Nein, Quatsch, ey. Du kommst hier nicht herein. Nein, okay. Geh weg. Du schwarzer Mensch. Aber ein Moment zum Ausatmen. Und der richtet sich nicht gegen weiße Menschen, sondern es ist einfach, we need a break. Wir haben keine Löffel mehr. Wir brauchen jetzt eine Pause von euch weißen Menschen, weil ihr uns so quält und ich so ohnmächtig bin und so erschöpft. We need a break. Seid ihr bescheuert? Das Leben gibt dir keinen Break, Tupoga. Ich kann dir als alter weißer Mann sagen, das Leben gibt dir keinen Break, auch mir nicht. Hat mir nie einen gegeben, Tupoka. Es ist jeden Tag was für Neues. Für schwarze Menschen und nicht gegen weiße Menschen. Genau. Ich glaube, das fasst das Ganze. Es ist für schwarze Menschen. Ja, und die White Supremacy ist für weiße Menschen und nicht gegen schwarze Menschen. So, was jetzt? Alter Was hilft Schwede, mir was ist das für eigentlich eine mehr, White Aussage? Supremacy oder Patriarchat? Dass ich überlege, wo ich die Ja, Aktien die kaufen kann. Intersektion aus der davon. Ja. Zusammen. Mit Blick auf die Uhr muss ich leider Punkt das hier 11. so Ja, langsam genau, lass mal zum Schluss Ende machen. Leider, leider, Hier leider. kommt ja nichts mehr Sinnvolles. Willst du Gott sei Dank schon gehen? Bleib doch leider noch ein bisschen. Mit Blick auf die Uhr, also mit Blick auf die Uhr ist es, hat jemand die Uhr sehr, sehr weit zurückgedreht. Ja, würde die am liebsten noch viel weiter zurückdrehen. Ja, viktorianisch oder so. Ist es wirklich schon so spät? Vielen Dank, Volker, vielen, vielen Dank für deinen Danke Vortrag. dir. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Für alle, Topoka hat ihr Buch mitgebracht. Also du hast das, also ich habe es nicht online, Oha, aber war das viel Care-Arbeit, die wir heute leisten mussten, meine Güte. Das Und Buch dann auch heißt noch mal. übrigens, das Buch von Topoka heißt Knicklicht und das andere Buch von Topoka heißt Miete pro Kopf. Ihr dürft euch nicht wundern, da steht dann als Autor oben Abel Lee Parian drauf. Das ist aber der Künstlername von der Topoka, weil sie mit ihrem echten Namen zu sehr geothert worden ist vom White Fragility Literaturbetrieb. Also nächst Knicklicht und Miete pro Kopf beide auf Amazon erhältlich. Und geht auf Topokas Website, thatsafespace.net. Und die Topoka hat auch einen Videokanal, der heißt Mammon Magazin, den könnt ihr mal abonnieren. Oh Wenn ihr klar. Topoka-mäßig voll auf dem Laufenden bleiben wollt, dann sind das, glaube ich, die wichtigen Kanäle. Tja, Ja, tja, Apostel Tupoka. tja. Apostel Ja, Topoka. genau. Jünger melden sich hier an. Wie gesagt. Ich finde, der Herr Savonarola ist der religiös der beste Vergleich. Oder die spanische Inquisition, je nachdem, ob man jetzt nur sie meint oder das ganze woke Establishment. Ich glaube, auf jeden Fall gab es heute sehr viele schwierige Anspielungen. Du bist ja sogar bis Ghostbusters-Frauenfilm Nee, das ist ja eigentlich, das ist ja im Ghostbusters-Film nur eine Hommage, möchte ich es in dem Fall nicht nennen, aber das ist ja eigentlich aus der Exorzist. Also. The Power of Christ compels you. Ja, Max von Sydow, schade, schon tot. Sowas. Also bei Ja. Ghostbusters hieß es doch, The Power of Pain compels you, oder Nee, nicht? the Power of, wie heißt sie? Die Tussi da. The Power of Achso. Jenny compels you, oder wie sie heißt. Pff. So, Ja, ich ich gehe wollte jetzt nur wieder sagen, dass es vielleicht Baldur's nicht ganz Gate so einfach ist, aber spielen, egal. denke ich. Was? Ich sage, ich gehe jetzt wieder Baldur's Gate 3 spielen, Oh denke ich, ja. wie den Rest des Wochenendes. Also, Let's Play, da habe oder wie? ich Im richtig Anschluss bei den fucking Weltraumwaffen. Spaß dann Ah, an dem genau. Spiel. Mars, wie heißt Und denn dein Kanal auf Twitch? ich twitche nicht. Ich twitche nicht. Nee, Mein das ist das Kumpel auch nicht. sowas. Die jungen Leute machen sowas. Ich spiele, wie ich das gelernt habe, für mich allein oder mit Freunden. Kann man gut Geld mit einnehmen, wenn ein paar Leute zugucken, habe ich jetzt gelernt. Die schmeißen die Barren aus. Ja, sozusagen. Habe ich einen Ja. schönen Artikel für Sonntag drüber. Ja, Okay. wenn man sieht, was so Leute verdienen, ist schon verlockend. Oder? Ja. Aber Wie gesagt, gucken wir am Sonntag. Bis dahin schön Kulturmarxismus bekämpfen. das auch und fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Jawohl. Und wenn ihr alle ganz brav bitte, bitte sagt, damit Abels Audio irgendwie wieder geht, dann kommt er vielleicht am Sonntag. Kann es nicht versprechen, aber die Möglichkeit steht im Raum. Ja, stellt euch vor den Spiegel und sagt dreimal Ewitz Audio, dann kommt er. Sind doch bloß zwei Kabel, ist das denn so schwierig? Ja, Ohne Worte. heute für Sie vor dem Weltraumaffen-Supermarkt Inklusionsklassenkampf. Kauf die T-Shirts, ne? Ciao, ciao. Tschüss.